In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Greetings! Hallo, hier ist Dieter. Na, wie geht's? Chris? Gut. Und du, Pocho, wie geht's dir so? Auch gut. Super. Dann legen wir los. Na, war ja ganz schön was geboten in dieser Woche, die 7 Tage des Schreckens. Eine Länderspielwoche. Stimmt, das war ja auch noch. Ja, ich habe gerade überlegt, was denn für ein Länderspiel war. Das kam mir selber gerade. Das war lange irgendwie kein Fußball. Waren ja auch Länderspiele. Oh, und dann haben wir so glorreich verloren gegen Frankreich. Das habe ich schon völlig ausgeblendet. Der schlimmste anzunehmende Vorfall ist eingetreten. Relativ gut gespielt, aber verloren. Das ist eine Katastrophe gewesen. Telefon. Telefon. Ja. Telefon. Telefon. Sag mal, ist das... Alter, was geht denn jetzt ab? Hat dich der Max wieder verlinkt, oder was? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das die ganze Zeit rumklingelt hier gerade. Das gibt's doch gar nicht. Mein Handy ist auf lautlos. Das ist wahrscheinlich vom iPad, dass da die Nachricht eindrudelt. Hat der ein iPad? Ja, das ist... Hat der ein iPad? Boah, ich mache jetzt mal übrigens... Und heute habe ich mir gedacht, gebe ich's Ricky mal richtig, weil er ja letzte Woche so fremdenfeindlich war mir gegenüber und mir sagte, ach, schlimme Dinge kamen da ans Heute trinke ich Fanta Blutorange ohne Zucker. Ich habe 27 Chicken Nuggets dabei und 2 Burger. Was sind das für Burger gewesen? Och, ein klassischer Chicken Burger und ein Cheeseburger. Ja, der Cheeseburger geht immer bei mir, aber gerne ein Doppel-Cheeseburger. Doppel-Cheeseburger? Wie isst du deine Burger bei McDonald's? Inwiefern wie? Also ob ich die selber noch ein bisschen kreiere? Nee, und zwar, du weißt ja, ich bin ja ein vitaler, lebensbejahender, fitter Typ. Ich nehme mal den Deckel, wo keine Soße ist, nehme ich weg und schmeiß den weg. Okay. Unnötige Kohlenhydrate, dafür 5-6 Burger mehr. Nee, würde ich nicht so machen. Nee? Nee. Warum denn nicht? Nee, weil ich esse schon alles, was ich bestellt habe. Ja, aber da. Ja, also, nee. Und was gibt's da zu trinken, Ricky? Das hörte sich sehr... Das war ich, Pocho. Das war ich und ich finde, das könntest du jetzt nach 8 Jahren Podcast noch mal raushören, sich hier irgendwas einschenkt. Ja, das stimmt. Ja, Ricky ist schon wieder bedient. Also ich wahrscheinlich was überlegt. Ich bin schon wieder bedient, ja. Diese Fresserei im Podcast, das kotzt mich schon wieder an. Das ist schon wieder, weil ich weiß, dass es Absicht ist und das ist respektlos. Ja? Es ist Absicht, dass Menschen essen. Während einer Podcastaufnahme. Das muss Absicht. Nämlich nicht sein. Du hast jetzt bestimmt seit um 12 Zeit gehabt, irgendwann mal was zu essen. Dann muss es ja nicht unbedingt während der Podcastaufnahme sein. Was macht doch so viel Spaß mit euch? Ja, es macht einem Spaß. Naja, wenigstens einem. Ja. Ja, dann macht mal. Ich nehme die Kopfhörer so lange runter, weil ich dieses Geschmatze nicht ertrage. €1,50 9 Chicken Nuggets, da kann man nicht nein sagen. Ricky, bist du noch da? Ja, natürlich, ich bin schon da. Gut, okay. Dann frage ich dich. In erster Linie jetzt auch. Soll ich dir mal erzählen, pass mal auf, weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde einfach mal einen schönen Konter fahren. Dieses Wochenende habe ich mich ja hingesetzt und habe zum ersten Mal meine Taktikanalyse präsentiert zum VfB Stuttgart. Das war, Pocho, lass es uns anders angehen. Ich habe noch keine neue VfB-STR-Folge aufgenommen. Ja, mach mal einfach hier, pass auf. Chris, lehn dich zurück, iss einfach. Pocho, stell dir einfach vor, dass das jetzt ein anspruchsvoller Podcast ist und du dich ein bisschen mehr in Zeug legen musst, aber im Endeffekt reicht ja und nein. So. Aber dass ich überhaupt dazu komme. Ja, bist natürlich mein Gast, ich kündige dich auch gleich an oder beziehungsweise begrüße dich. Also jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und heute bin ich nicht alleine. Ich habe mir einen Gast eingeladen und zwar einen Gladbach-Fan. Deswegen ist er nicht mein Gast, er ist deshalb mein Gast, weil er Teil des wahrscheinlich besten Fußball-Podcasts der Welt ist, nämlich Dieter. Hier ist aber nicht Dieter, jetzt wird's kompliziert, hier ist Pocho. Hallo Pocho. Ja, hallo Ricky. Pocho, ich habe dich eingeladen, weil ich dachte, ich brauche mal irgendjemand, der mir zuhört und vielleicht noch ab und zu mal Nachfragen stellt in diesem Podcast. Und gegebenenfalls nicht isst im Podcast. Ist, darauf lege ich großen Wert. Es gibt andere Podcaster, die ganze Zeit vor sich hinmampfen. Das darf nicht wahr sein, wirklich. Ja, ja, erschreckend. Du, warum ich dich heute zu Gast habe, es ist ganz einfach. Ich habe ja diese Woche was Großartiges vorgehabt mit STR. Und zwar habe ich mir gedacht, Mensch, wenn du im Stadion sitzt und dich darüber aufregst, wie scheiße der VfB Stuttgart spielt, dann hilft es ja meistens nicht einfach nur vor sich hin zu schreien oder tierisch genervt zu sein, beziehungsweise irgendwelche absurden Tweets abzulassen, sondern nee, es wäre vielleicht mal angebracht, sich hinzusetzen und sein Gefühl zu bestätigen, nämlich, dass der VfB wirklich ständig Fehler macht im Spiel. Ja, das war der Anlass, warum ich diese Taktikanalyse gemacht habe. Ich habe mir jedes deiner Ausschnitte, die du dann auf Twitter gepostet hast, leider bin ich nicht dazu gekommen, da wie ein Video zu sehen, als es noch nicht gesperrt war, aber ich habe mir wie waren das eigentlich rein rechtlich mit den Videos? War das erst rein? Was jetzt? Na, dass du da die Videos und so Bilder, Content, welches wahrscheinlich nicht mal beim Doppelpass gezeigt werden durfte. Es gibt keine bewegten Bilder in meinen Taktikanalysen. Hättest du mal lieber angeguckt. Das sind ja alles nur Screenshots gewesen, die auch so klar ersichtlich waren. Von daher verstehe ich Rikis Verärgerung da schon, weil theoretisch gesehen ist das ja wirklich kein Content-Klau. Ich habe mich hingesetzt. Screenshots habe ich mir angeguckt, nachdem ich die komplette Folge beim Max vom Rasenfunk gehört habe. Ich habe mich hingesetzt und habe mir das komplette Spiel angeschaut und jede Szene, die ich besprechenswert finde, habe ich angehalten, nochmal laufen lassen. Alle Kameras, die es dann eben gab, also die man sich angucken konnte, habe ich mir dann jeweils die Szenen durchgucken können. Ernst gemeinte Frage, wo guckt man das denn? Nein, ich konnte nicht die Kameras wählen, sondern wenn das Ganze dann in Zeitlupe gezeigt wird, irgendwelche Angriffe. Ah ja, okay. So meine ich das. Ich dachte, du hättest da irgendwie so. Mhm. Nein, das wäre mein Traum. Ja, das sage ich ja immer wieder. Der Scouting-Feed, mit dem Sammer und Henkel arbeiten, das wäre mein Traum, wenn ich so Fußball gucken könnte. Aber dann auch die Möglichkeit hätte, umzuschalten, wenn es mal vielleicht zum Beispiel langweilig ist oder so. Würdest du sowas auch nutzen, um dann selber, wenn es rechtlich okay wäre, würdest du damit wirklich so ein ganzes Spiel analysieren von deiner Mannschaft? Oh, ich glaube nicht, dass ich den Bock aufbringen könnte, das jedes Mal zu machen, weil es ist enorm aufwendig. Mir ging es wirklich darum, als ich im Stadion saß und einfach sag mal, das gibt's doch nicht, dieses Gebimmel hier ständig. Als ich einfach tierisch wütend wieder über diese Leistung war vom VfB und dann auf Twitter so rumgescrollt habe und dann ging es halt wieder los, wer alles behindert ist und nicht richtig laufen kann und was weiß ich, also die üblichen Dinger, die man dann so hört. Und das sind halt immer irgendwelche Floskeln, unter Umständen werden noch Namen ausgetauscht, aber es geht eigentlich immer gegen dieselben Typen. So, und im Stadion hast du das Gefühl, dass die alle recht haben mit ihren Tweets. Ja, aber es ist halt nur so ein Gefühl, weil im Stadion siehst du halt selten so gut, dass du dir wirklich jetzt da ein Urteil erlauben darfst. Obwohl natürlich sich jeder ein Urteil erlaubt. Ist ja klar. Kennt ja jeder. So entsteht ja letzten Endes auch die Stimmung, beziehungsweise dann das Gepfeife im Stadion, dass einer, der zum Beispiel an der Eckfahne, weiß ich nicht, am gegnerischen Strafraum erkennt, dass 100 Meter gegenüber jemand jetzt schwer gefoult wurde. Das ist ja teilweise absurd. Aber darauf wollte ich ja jetzt gar nicht kommen. Sondern ich habe mich dann halt eben am nächsten Morgen hingesetzt, habe mir das Spiel komplett nochmal angeguckt und habe ganz intensiv darauf geachtet, was läuft falsch, wenn Dortmund irgendwelche Chancen oder Tore schießt. Was passiert da? Und dann ist es mir eigentlich, also dann, wenn du dir da wirklich jetzt die Zeit nimmst und dir das so richtig anguckst und wirklich dann auch immer anhältst und guckst, was wäre jetzt hier möglich gewesen und so, dann fallen dir Dinge auf einmal auf. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich hier die Screenshots und bekunde meinen Unmut entlang dieser Screenshots, um dann praktisch die Kritik, die ich äußern möchte, auch zu bebildern. Ja, oder bebildern zu können. So ist es eigentlich richtig. Ja. Und das war die Idee dahinter. Und dann habe ich halt mir verschiedene Szenen rausgesucht. Insgesamt waren es dann 150 Screenshots und 45 Minuten Analyse zum Spiel. Und ich habe mich. Wie bist du denn da vorgegangen, wenn ich fragen darf? Hast du dir wirklich das Spiel an sich angeguckt? Hast du die Screenshot einfach mit dem Screenshot-Button sozusagen ausgelöst, dann, wenn du es für wichtig hielst? Oder? Nein, ich habe das dann angehalten. Also ich habe mir das Spiel angeguckt und wenn jetzt irgendeine Szene war, die ich irgendwie interessant fand, dann habe ich halt nochmal zurückgemacht. Und dann habe ich es immer weiterlaufen lassen, Pause gedrückt, wenn ich der Meinung war, jetzt hier, da müsste man einen Screenshot machen. Ja, und ich hatte noch viel mehr Screenshots als die 150, aber auf die habe ich mich dann letzten Endes geeinigt mit mir selber, dass ich die jetzt hier besprechen möchte. Hast du schon mal überlegt, dass das Problem vielleicht war, dass da das DAZN-Emblem zu sehen war? Nee, das die ganze Zeit? Die sind bei der DFL da kompromisslos, absolut. Okay, verstehe. verstehe. Es gab ja schon FIFA-Videos, die vom Netz genommen wurden, beziehungsweise von YouTube genommen wurden, weil die DFL dachte, hier würde eine Urheberrechtsverletzung vorliegen. Okay, also, verstehe. Die sind da sehr, sehr kompromisslos und auch auf Twitter sind die da relativ strikt, dass du ganz, sag mal, ich schwöre, ich habe überall den Ton ausgestellt. Das ist meine Tochter, die mir die ganze Zeit Nachrichten hier schickt. Sag mal, wo ist denn der Vogel? Ich drehe ja bald durch, du. So, also wenn du jetzt auf Twitter einen Kanal machen würdest, der ständig die Tore von der Bundesliga zeigt und so, oder von irgendwelchen Bundesliga-Partien, den hättest du nicht lange. Der wäre ganz schnell offline. Also mich hat's auch gewundert, dass die 10 Clips bislang noch online sind, weil das erste Video, das ist ja mittlerweile auch schon gesperrt, auf Twitter. Weißt du, das erste? Ja, wo ich diese Zusammenschnitte nur zeige, so, was ich eigentlich vorhatte. Mhm. Aber die einzelnen sind nicht gesperrt, richtig? Die sind noch nicht gesperrt, weil ich es halt einfach nur Entstehung 01, Teil 1 und so weiter genannt habe. Und bei dem anderen Tweet ist halt die Partie Borussia Dortmund VfB Stuttgart erwähnt. Okay, verstehe. Und dann, ja, also die anderen Videos werden irgendwann mit Sicherheit auch vom Netz genommen werden. Gehe ich mal davon aus. Ja, verstehe. Ja gut, ich meine, so wie du das gemacht hast, war das für mich auf jeden Fall so, dass ich dieses Spiel am intensivsten von diesem Spieltag beobachten konnte. Was natürlich immer ein bisschen, das ist aber nicht exklusiv bei dir so gewesen oder beziehungsweise exklusiv bei irgendjemand anders, sondern generell, wenn Leute Spiele so betrachten, ist für mich immer das Schwierige, dass man mit solchen Screenshots und so weiter, beziehungsweise Momentaufnahmen, um es mal so zu nennen, oder Momentstellen, so 20 Sekunden, die man dann irgendwie zeigt, dann finde ich es immer sehr schwer, da über ein ganzes Spiel urteilen zu können, weil diese Momentaufnahmen ja manchmal gar nicht den Verlauf des Spiels wiedergeben, beziehungsweise wenn es keine Tore sind. Weil du deswegen gehst ja auch oft... Nee, erzähl fertig. Ich sag, du gehst ja auch oft da auf Tore ein, klar, die kann man so zerstückeln, aber Zweikampfverhalten und so, das passiert so oft im Spiel, genauso wie ein falscher Einwurf, der eigentlich in jedem Bundesligaspiel vorkommt, der aber einfach nicht geahndet wird. Und bei solchen Zweikampfsituationen ist es so, dass man manchmal auch einfach nur verkackt, um es mal so zu nennen. Ne? Ja, aber da gibt es natürlich Unterschiede. Also so konnte ich das, also erstmal muss ich dazu sagen, das komplette Video zeigt dann natürlich noch mehr Szenen, so dass man ein Gefühl dafür bekommt, dass das offensichtlich nicht nur ein einmaliges Problem war oder so, sondern dass es da manche Spieler gibt beim VfB, die das über einen längeren Zeitraum nicht hinbekommen. Das ist mir auch deutlich geworden dadurch, dass du da ja auch speziell dann wirklich auch Gonzalo Castro war so da. Genau, du hast das Fehl, also ich wollte es jetzt nett ausdrücken, aber was soll ich beim 0-4 schönreden, wenn da ist ja Fehlverhalten passiert, sonst hätte man keine 4 Buden gekriegt. Und da bist du ja wirklich dann exakt auch auf die Entstehung eingegangen. Das hat mir auch gut gefallen. Ich habe mir die auch wirklich alle angeguckt. Also nicht nur markiert, sondern ich habe mir die alle angeguckt. Wann? Ich glaube, wenn du die 45 Minuten komplett gesehen hättest, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen deutlicher rausgekommen, dass es mir jetzt nicht darum ging, Gonzalo Castro bei 3 der 4 Gegentore irgendwie bloßzustellen. Das war auch nicht meine Absicht. Wobei das dritte Tor jetzt eher auf Benjamin Pavard geht. Aber das war für mich auch so eine absurde Nummer, als du wirklich dann siehst, Pavard spielt diesen Fehlpass und Alcacer oder Alcacer, ich weiß es immer noch nicht so richtig, läuft da aufs Tor zu und Castro bremst original im Sprint auf einmal ab, guckt komisch und läuft dann wieder los. Da habe ich gedacht, was geht denn mit dem Typen ab? Kann aber auch ein Kommunikationsproblem sein zwischen den Spielern. Ne? Zwischen welchen jetzt? Ja gut, bei der Situation... Situation gibt es keinen... Soll da jemand rufen, hey, lass ihn laufen, oder was? Schießen lang, Bruder! Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Er muss da hinterher rennen, und zwar irgendwie. Also, er muss versuchen, irgendwie da ranzukommen an den Ball. Stattdessen bremst er ab, und ich sage jetzt nicht, dass er das Tor verhindern kann, aber es entsteht vielleicht eine andere Situation, wenn Alcacer plötzlich jemanden in seinem Rücken spürt, ohne dass der jetzt vielleicht noch eingreifen kann, aber vielleicht traut er sich dann nicht zu so einem Lupfer anzusetzen und versucht Reus anzuspielen und dann entsteht schon wieder eine neue Situation. Das wollte ich so ein bisschen herausstellen. Ich glaube eher, dass die Situation damit erklärt ist, dass die Eier von Alcacer oder Alcacer, ich weiß es nämlich auch nicht, um dir da mal beizubringen, vom Spanier, dass die Cojones des Spaniers im Moment so groß wie Bauklötze sind und da wirklich, der hätte immer zum, also selbst wenn hinter ihm der Tod in Person hinterher gewesen wäre, setzt er da zum Lupfer an, weil er im Moment die Eier dazu hat. Zu Recht. Ja, das kann schon sein. Also wie gesagt, es ist natürlich auch super undankbar, dass ihr unbedingt mit dem neuen Trainer direkt gegen den im Moment am besten spielenden deutschen Club antretet. Ich sehe es nicht so. Ich weiß, das habe ich jetzt auch ein paar Mal gehört, aber eigentlich hat er einen guten Zeitpunkt erwischt. Länderspielpause, konnte mit der Mannschaft ein bisschen trainieren. Richtig. Klar, es waren viele auf Länderspielreise und du hast dann nur so eine Art Rumpfkader vor Ort. Ideal ist anders, aber noch blöder ist es doch, wenn du ja gegen Hannover anfängst und dann so ein Spiel ablieferst wie der VfB jetzt gegen Dortmund. Weil die Fehler, die wir da gemacht haben, die hätte Hannover auch ausgenutzt. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass Dortmund da nur durch ihre Klasse zu den Toren gekommen sind, sondern das waren halt einfach individuelle Katastrophenfehler, die uns da unterlaufen sind. Und wenn dich dann Hannover mit 4-0 nach Hause schickt, die hätten wahrscheinlich nicht 4 Tore aus der Situation gemacht. Vielleicht hätten wir auch eins gemacht und es wäre irgendwie von mir aus 1-2 ausgegangen für Hannover, dann praktisch so 2-1. Scheiß drauf. Aber dann hast du natürlich sofort das Problem, dass der neue Trainer kommt und gegen den direkten Konkurrenten verliert. Also ich verstehe schon, was du meinst. Der hat mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt da ein leichtes Los gehabt gleich zu Beginn, aber gleichzeitig wird jetzt auch jeder danach sagen, ja, das kann man jetzt noch nicht richtig werten und da muss man mal abwarten, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Und jetzt kommt auch gleich Hoffenheim, wo du auch schon wieder sagen kannst, na ja, weißt du, die sind uns eigentlich auch über sozusagen. Und dann kommt Frankfurt, da kannst du auch nochmal sagen, Mensch, die haben ja gerade einen Lauf und ich weiß schon wieder, wo das ungefähr hingeht. Es muss der Anspruch vom VfB Stuttgart sein, dass man zu Hause gegen Borussia Dortmund zumindest um einen Punkt mitspielt und nicht nach 25 Minuten 3-0 hinten liegt. So, und das funktioniert halt nicht. Kann aber passieren momentan. Jedem Verein. Ja, es kann natürlich jedem Verein passieren. Aber hier geht es mir nochmal um die Entstehung der Tore an sich. Wenn ich sehe, wie die Tore fallen, das war jetzt nicht so, dass ich dachte, Mensch, die Dortmunder, die spielen ja einen phänomenalen Fußball, sondern es waren Fehler, die der VfB gemacht hat und die dann letzten Endes den Gegner dazu eingeladen haben, diese Tore zu erzielen. Also das waren jetzt nicht irgendwie kleine Fehler, sondern das sind eklatante Fehler gewesen. Und das ist mein Problem. Das ist, was mich dann natürlich aufregt, weil das hat nichts mit dem Trainer zu tun. Rein gar nichts. Das hat überhaupt nichts mit dem Trainer zu tun. Und ganz im Gegenteil, jetzt im Nachhinein verstehe ich Taifun Korkut noch viel besser, warum der mit 8 defensiven Spielern gespielt hat, weil er musste natürlich die anderen Pfeifen, die da ständig Fehler machen, noch irgendwie absichern. Ja, du brauchst ja nochmal ein Backup vom Backup sozusagen, weil gar nichts mehr ging, wenn die halbe Abwehrreihe irgendwelche Fehler machen. Ja. Bist fertig mit Essen, Chris? Nee, noch nicht. Okay. Aber nachdem ich halt mich dahingesetzt habe, 4 Stunden lang an diesen Screenshots gearbeitet habe, um dann zu erfahren, nee, das wird nie jemand sehen, ja, da habe ich gedacht, da muss ich jetzt noch mal eine neue STR-Folge raushauen. Und da wollte ich eigentlich darüber sprechen, das habe ich jetzt schon wieder völlig vergessen, über was ich da sprechen wollte. Ich wollte eigentlich natürlich das so ein bisschen ansprechen, dass ich so ein bisschen ratlos bin, warum momentan beim VfB nichts, aber auch gar nichts funktioniert. Also so ganz einfache Dinge wie ein Zweikampf. Ja, also das funktioniert halt nicht. Ein ganz simpler Zweikampf funktioniert nicht. Warum? Warum ist das so? Das verstehe ich nicht. Also du kannst doch nicht mal sagen, die kämpfen. Absolut mangelndes Selbstvertrauen momentan, glaube ich. Dass jeder wirklich, lass mal vergleichen mit dem Erste-Hilfe-Lehrgang, auf dem ich heute war. Wenn man sich nicht traut, Erste-Hilfe zu leisten, machst du einen Fehler. Es geht immer darum, dass man was tut. Und im Moment haben, glaube ich, die Spieler vom VfB Stuttgart, da sie auch im Moment so im Fokus stehen, weil jetzt haben sie nichts mehr an Entschuldigungen. Es ist nicht der Trainer, es ist nicht das System. Jetzt haben sie einen neuen Trainer. Und jetzt kommt es eigentlich auf die Mannschaft an. Und jetzt hast du halt das Problem, dass du da hingehen kannst und sagen kannst, die Mannschaft versucht es. Dann gebe ich dir recht, dann wäre es schade zu verlieren. Aber im Moment haben sie, glaube ich, so viel Angst, Fehler zu machen und dafür verantwortlich zu sein für die Niederlage, für das Gegentor oder nur für den Ballverlust, um es in ganz Kleinen zu sagen, dass dadurch eine Aneinanderkettung von Fehlern wirklich ganz schnell entstehen kann. Ja, du kannst mir damit eine Offensivschwäche erklären, aber eben genau das, was du gerade gesagt hast, dass sie Angst haben, davor Fehler zu machen, das sollte ja dazu führen, dass sie in den Momenten, ja, wo dann irgendwas schief läuft, sich besonders reinwerfen sozusagen, weißt du, und noch mehr versuchen, vielleicht einen Zweikampf für sich zu entscheiden. Von mir ist auch mal überhart. Das muss jetzt nicht zwangsweise so sein, dass sie ja ständig die anderen Spieler wegknüppeln. Aber nur mal eine Aussage von Weinzierl nach dem Spiel. Der hat gesagt, seine neue Mannschaft, also der VfB, definiert sich nicht so sehr über den Kampf, sondern über das Spiel an sich. Mhm. Und wenn das ein Trainer nach dem ersten Spiel sagt, der stellt sich vor die Kameras und sagt, meine Mannschaft, die besitzt keinen Kampfgeist. Das ist das, was der eigentlich sagt. So, das ist schon eine Hammer-Aussage. Und ich habe heute auf Twitter einem geschrieben, ich weiß nicht so richtig, ob er das sagt, um die Mannschaft zu kitzeln oder ob der das einfach wirklich so meint und das würde mich persönlich schockieren. Also wenn das wirklich sein Urteil ist nach 10 Tagen VfB Stuttgart, dass diese Mannschaft sich null über Kampf definiert und nur über Spielerische kommen möchte, was ja auch nicht funktioniert hat bislang. Das ist das Problem dabei. Diese Aussage ist in dem Moment schlecht, weil da ja im Moment auch das, was er als Tugend, sagen wir mal, darstellt, ja auch nicht da funktioniert. Ich habe jetzt in den letzten Tagen gehört, dass der VfB Stuttgart in der letzten Saison auf dem 2. Platz war, was zu null Ergebnisse angeht, direkt hinter Bayern. Ja. Und das hat mich in dem Moment gewundert, weil genau das ja, und das würde dem ja zusprechen, was du eben gesagt hast, dass genau das im Moment ja überhaupt nicht mehr stattfindet. Die kriegen ja, immer jemand da ist, der einen Fehler macht. Ja. Es ist halt und eklatante Fehler. Es ist mindestens immer ein Spieler dabei, der irgendeinen massiven Fehler macht. Wenn du jetzt die 8 Spiele nimmst, VfB Stuttgart hat 5 Punkte aus den 8 Spielen, ja, und 4 von diesen 5 Punkten wurden dir eigentlich geschenkt. Gegen Düsseldorf musst du verlieren. Da hat Zieler mit viel, viel Dusel irgendwie uns noch im Spiel gehalten, sonst hätte Düsseldorf uns besiegt zu Hause. Das Spiel gegen Bremen brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja? Also da fragt sich wirklich jeder, wie der VfB das gewinnen konnte. Dann stehst du eigentlich mit einem gewonnenen Punkt da, gegen Freiburg. So, und das war's. Und das ist natürlich auch nochmal so eine wie soll man sagen, das bringt mich auch nochmal ins Grübeln. So möchte ich es mal ausdrücken. Ist nicht schön. Chris, bist du jetzt fertig mit Essen? Nee, noch nicht. Ich will nicht mehr über den VfB reden. Nee, ich glaube, da driften noch unsere Mentalitäten. Wenn du die ganze Zeit isst? Mentalitäten driften auseinander. Ich glaube, Deutschland hat genug Fußball-Zerfaserungspodcasts. Ja, aber dann frisst doch nicht während der Aufnahme. Ich fresse seit 10 Jahren mit dir im Podcast. Jetzt stell dich mal nicht so an. Es geht mir doch auf den Sack. Wieso kann man das nicht berücksichtigen? Warum berücksichtigst du nicht meinen Energieverbrauch? Ja, dann verbrauch halt weniger. Ja, ist ja gut. Er verbrennt halt auch viel, ne? Ich verbrenne, ich bin Verbrenner. Der hat doch den ganzen Tag schon wieder zu Hause mit dem Baby auf dem Arm. Ja, und? Was verbrennt man denn da? Er bringt dem Kind ja die wichtigsten Worte bei. Eben drum, Dieter kann es sagen. Klar und deutlich. Ganz klares. Übrigens, gerade gucke ich Arsenal gegen Leicester. Zusammenfassung. Das habe ich gestern geguckt. Live. Und es ist wieder so, Özil hat überragend gespielt. Und jetzt denke ich mir, mach's doch auch mal Nationalmannschaft. Und dann der nächste Gedanke war, hat sich erledigt. Dieses Gedankenspiel, diesen Hirnhusten, den brauche ich nicht mehr haben. Es ist einfach, es ist ja der erste Spieler, der 30 Tore in der Premier League hat, ne, der erste Deutsche. Es ist unglaublich. Was ich hier sehe an Ausschnitten, ist überragend, was der Junge spielt. Und ich denke mir, das ist ein anderer Mensch. Es ist einfach so unglaublich. Ah, aber ich habe ein paar Spiele jetzt von Arsenal gesehen. Die Mannschaft, die ich am wenigsten verfolgt habe, jetzt muss ich sagen, international. Nee, ich habe eigentlich nur so Premier League-Spiele, da habe ich mal reingesetzt. Ist ja jetzt auch nicht Und gestern lief es ja wirklich sehr konsumerfreundlich. Das Spiel ging um 21 Uhr los. Ich kam gerade aus dem Training, habe mir das einfach einmal angeguckt. Ja. Und ich war schon, war ich ein bisschen überrascht, wie viele Probleme dann Arsenal dann doch hatte. Weil die letzten Spiele, die ich gesehen habe, da waren sie ja eigentlich ganz gut dabei. Ich glaube, die haben jetzt auch schon seit Ewigkeiten kein Spiel mehr verloren. Also ja. Das sind jetzt schon ein paar Spiele, die sie in Folge nicht verloren haben. Ich meine, mindestens 5 oder 6 sogar oder so. Ich weiß jetzt keine Zahl. Aber was Chris halt auch gesagt hat mit dem Özil, das war schon gut. Aber jetzt habe ich gar keinen Bock, über Özil zu reden. Nee, das ist ja auch richtig. Das ist ja auch richtig. Ja, ich meine, es gab ja auch weitaus wichtigere Themen. Wie zum Beispiel die Pressekonferenz. Ja. Wisst ihr eigentlich, bevor ihr mich fragt, Mensch, Chris, du als Bayern-Fan, wie stehst du dazu? Da muss ich wirklich sagen, da ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich mich emotional ein bisschen nicht gelöst habe. Vielleicht bin ich es auch noch nie gewesen. So der große 2000, als wir da gegen Man United im Finale verloren haben, habe ich natürlich geheult. Da war ich auch ein Stück jünger. Ja. Aber es ist mir wirklich, wie ich auch mit dem Flugzeugabsturz gesagt habe, das ist natürlich total überzogen und totaler Quatsch, ist mir schon klar. Aber für mich würde keine Welt zusammenbrechen, wenn Uli jetzt sagen würde, ach Mister, was? Wir stellen den Betrieb ein. Da würde ich sagen, oh gut, dann gucke ich halt mehr Juve oder gucke halt mehr Stuttgart, ne? Ist genauso unterhaltsam auf einer irgendwie absurden Ebene. Um das mal nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich gehe schon davon aus, weil es wirklich in den letzten Wochen und Monaten bei dir ja wirklich der Fall ist, dass du das öfters schon erwähnt hast, dass die emotionale Bindung da in letzter Zeit ein bisschen leidet. Nichtsdestotrotz trägst du ja dieses... Dein Mikrofon knarzt wieder die ganze Zeit so komisch. Entschuldigung. Es ist doch wieder dann so, dass du diese Emotion beziehungsweise dieses Bayern-Emblem ja doch schon ein bisschen im das wird auch nicht rausgehen, hast du recht. Genau. Ja. So, und dann ist sowas wie diese PK, die hoffentlich und auch jeder Hörer, der uns jetzt erst im Jahr 2024 hört, weil er es nicht geschafft hat, alle Sachen nachzuhören, der sollte sich diese Bayern-PK, wenn er sie nicht kennt, mal angucken. Ich denke, sie wird nach diesem Jahresrückblick dieses Jahr 2018 in jedem Kopf sein. Du, Chris, ganz ehrlich, was da passiert ist, das war ein Armutszeugnis. Du, ich glaube nicht, also natürlich hast du damit recht, dass diese Pressekonferenz in den Best of 2018, 2019 überall vorkommen wird. Nicht nur im Fußballbereich, sondern eben. Vielleicht sogar auch, wenn du bei Sat.1 Günther Jauchs Jahresrückblick oder so guckst. Keine Ahnung, da wird es wahrscheinlich auch vorkommen. Aber ich sage dir, Pocho, die Komplexität der Idiotie bei dieser Pressekonferenz war so, hatte so eine große Tragweite, dass wir darüber noch in 10 Jahren sprechen werden. Diese Pressekonferenz war in seiner Absurdität so unfassbar einschlagend in der Fußballwelt, dass es der neue Trapattoni-Gag ist. Ja, aber selbst Trapattoni kommt nicht ansatzweise daran. Nein, Trapattoni war ja eher eine humoreske Geschichte. War auch ein Stück weit humoresk, was Uli Hoeneß da gesagt hat irgendwie, ne? Da gab es ja auch diese ganzen Zitate und Ausschnitte, wo er gesagt hat, die Würde des Menschen ist unantastbar, und 14 Minuten später sagt derselbe Mann, ich überspitze es jetzt mal dramatisch, aber dieser Penner Bernard, der spielt einen Dreck. Ja. Das ist halt so unglaublich absurd, und diese Erneuerung über Özil, dass, ja gut, ich hätte nicht, was hat er zu Özil gesagt? Ich hätte Scheiß sagen sollen, ich hätte Mist sagen sollen. Ich hätte Mist sagen, so damit erneuerte er im Prinzip nochmal seine Aussage, indem er das Alte, was er gesagt hat, nochmal erwähnt hat, es zwar negiert hat, weil er nicht so was Ausdrucksstarkes benutzen würde, sondern was Softeres wie Mist, aber er hat es ja im Grunde genommen nochmal erfrischt, so. So, und dieses Ganze, und dann der Super-GAU, es tut mir leid, aber mir war schon klar, was da der Gedanke war von Rummenigge, als er Salihamidžić über den Mund gefahren ist. Oh, schön, ne? Dass du das auch wieder als Highlight ansiehst. Danke. Ich dachte, ich wäre der Einzige gewesen. Ich traue mich nicht, Highlight zu sagen. Ich, das ist Tiefpunkt. Und das, weißt du, da wird der Brazzo gefragt, was war denn die Frage? Es ging sich darum, der Bildreporter. Um Sancho. Es war ja der Bildreporter, der vorher ja schon sozusagen bedroht wurde mit der einstweiligen Verfügung und so weiter. Und das war dann so, als es dann anfing, die ersten drei Fragen, die kritisch waren von Journalistenseite, das war dann die dritte Frage, und er richtete die ja explizit an Brazzo, den er auch duzte während der PK, und auch Brazzo ihn zurück. Das heißt, die scheinen schon so zu sein. Genau. Ne? Also es geht übrigens um Christian Falk, nur um das. Genau, es war der Herr Falk, ja. Genau, Bildmann, ne? Oder? Hallo, hört ihr mich noch? Hallo? Ja. Hören Sie mich noch? Hallo? Genau, und dann direkt Rummenigge fährt Brazzo über den Mund und sagt, hier, darüber ist nichts zu, gibt es nichts mehr zu sagen, die Anzeige ist raus. Dazu auch nochmal dieses wunderschöne Meme bei Twitter, ne, mit Rummenigge im Toto- und Harry-Stil mit so einer Leder-Polizeiuniform und Mikrofon in der Hand, Anzeige ist raus, wunderschön. Nee, geht gar nicht, ist für mich aber auch nur ein Beweis, dass diese Pressekonferenz möglicherweise eine Kurzschlussreaktion war. Natürlich hat man sich vorher Gedanken gemacht, natürlich hat man sich darüber ausgetauscht, was man auf welche Frage sagt, aber das war ja eine der Fragen, die omnipräsent waren, diese Jadon Sancho-Lüge möglicherweise, ne, also kann ja, gut sein, das dass ist die Bayern halt Presse. Das kann gut sein, dass Bayern Sancho auf dem Radar hatte, ne, das kann natürlich sein, aber so wie Rummenigge es ja dargestellt hat, stand es ja nie zur Debatte, und dass der Axel Springer Verlag das irgendwie einfach in die Welt gesetzt hat und den FC Bayern irgendwie als dumm darstellt, sodass sie sich den durch die Finger, durch die Lappen gehen lassen haben, so, weißt du? Und das, also es war unglaublich, dass man da dem Brazzo auch noch so offensichtlich und offensiv über den Mund gefahren ist. Also es hat, also dieses Tour und der Half-Man stimmt schon fast gar nicht mehr, denn den Half-Man, den sehe ich nicht mehr. Das war eine Demontierung von Salihamidžić, und das negiert auch alles, jeden Gedanken, den irgendwie ich oder irgendein Bekannter, der mal über den FC Bayern redet, hatte, über Salihamidžić. Ja, der ist ein Mikrofon, macht der nicht immer eine gute Figur? Wenn der irgendwie nach dem Spiel oder vor dem Spiel in der Champions League irgendwie ein Interview gibt, das hört sich auch nie richtig irgendwie well-spoken an oder so. Aber der muss irgendwelche Qualitäten haben. Denn irgendeinen Kaspar nehmen sie natürlich nicht. Möglich, natürlich war ein ausschlaggebendes Kriterium, warum er Brazzo in diese Position gestellt hat, weil er wahrscheinlich sehr marionettös ist, dass man ihn sehr gut lenken kann. Ne? Aber jetzt übrigens ist er gerade bei Sky. Aber ich habe mir halt immer gedacht, irgendeine Qualität musst du doch haben. Gute Connections, irgendwie diese wahnweißer Jugo-Mentalität. Aber ich glaube, da ist absolut gar nichts bei dem. Also der Typ ist tot. Jetzt gerade Brazzo. Micky, was sagst du zur Bayern-PK? Mi, oder was kommt jetzt? So. Also zunächst einmal, ja, heißt es natürlich, jetzt genau zuhören. Vor allem, jetzt geht's gerade darum, um seine Position und Stärke im Verein. Ich höre es mir mal kurz an und rezitiere das dann. Wir warten einfach. Ich kann das Mikrofon ranhalten, aber gibt es dann wieder irgendwelche Abmahnungen? Ich kann es kaum abwarten. Nee, dann nicht. Rick, hau mal raus. Also zunächst einmal muss man ja sagen, wenn du so eine Pressekonferenz ansetzt, dann musst du von den wirklichen Profis lernen. Und da gibt es ja wirklich Pressekonferenz-Profis, die man sich da mal angucken kann. Zum Beispiel so ein Conor McGregor. Man hätte ja mal von Seiten der FC Bayern München Funktionäre erstmal die Journalisten 20 Minuten warten lassen können. So, okay, das hätte ich erstmal gut gefunden, dass sie da um 1:30 sich hinsetzen und der Uli und Kalle und Brazzo kommen erst um 10:01 oder 10:02, keine Ahnung, wie die Uhrzeit da bei denen waren, kommen die erst rein. Das hätte ich schon mal gut gefunden. Und dann hätte ich einfach verlangt, dass zumindest einer sich so ein Pelz angezogen hätte, mit so einer Schlange drauf. So. Und Brazzo hätte den Satz sagen müssen, surprise, surprise, the king is back. So, das wäre mein erster Satz gewesen, wenn ich Brazzo gewesen wäre. Das hätte ich schon mal gut gefunden, wenn er so reingetänzelt gekommen wäre. Und dann mit einer Flasche Proper 12, bitte. Weil Brazzo hätte wahrscheinlich Slivovic sein müssen. Also, ja, das Proper Slivo. So, und dann muss ich mal ganz ehrlich sagen, was ist denn aus diesem stolzen Bosnier geworden? Da ist ja, und achso, ich muss das mal dazu sagen, meine Position bei der ganzen Geschichte ist, wie schon vor ein paar Monaten, habe ich das schon mal gesagt, das ist wirklich der Battle of the Hurensöhne. Kann ich nicht anders sagen. Also ich weiß gar nicht, wen ich da mehr hasse. Diese ganzen dreckigen, entmannten Nutten, die da vor den Bayern-Bossen sitzen und das habe ich aber so nicht gesagt. Da habe ich gesagt, fuck you, ich stehe hier auf und baue meine Kamera ab, du Nutte. Was willst du von mir? Dann hätte ich original das Pressepamphlet in die Fresse geschmissen, die dumme Sau, ein Würstchen ins Arschloch geschoben. Was soll denn das? Da sitzen drei Fette vorne und machen die Fresse auf und die ganzen Journalisten stehen da, nicken das ab und entschuldigen sich mehr oder weniger noch dafür, das, was sie davor geschrieben haben. Wie diese geile Nutte da, die dann gesagt hat, das habe ich aber so nicht gesagt. Aber. Ey, ist mal ohne Scheiß, was soll denn der Dreck? Der erzählt da irgendwie, wie du deine Arbeit machen sollst als Journalist und er kuscht da, weil er genau weiß, deine Beziehungen sind in Gefahr. So läuft das nämlich die ganze Zeit bei diesen ganzen Journalisten-Wichsern. Deswegen gebe ich einen Fick drauf, was Uli Hoeneß zu den Pennern sagt. Im Endeffekt hat Uli Hoeneß bisweilen sogar recht mit dem, was er sagt. Das will ich nur nicht zugeben, weil es Uli Hoeneß ist. Aber im Großen und Ganzen stimmt's nämlich, was der sagt. Dieses Rumgediele da hinten, wie gegenseitig sich irgendwelche News zugeschachert werden, wie irgendwelche Spieler hochgeschrieben werden oder Spieler runtergeschrieben werden und gleiches gilt für Trainer und alles andere. Das ist alles, das sind armselige Nutten, die da jeden Tag sitzen, die nie die Fresse aufkriegen. Die sind noch schlimmer als diese ganzen Gaming-Journalisten und von mir aus diese Auto-Journalisten und Hotel-Journalisten oder wie die sich nennen, diese Reisejournalisten da, die ständig irgendwas in den Arsch geschoben bekommen und privilegiert durch Lande ziehen und denken, sie wären investigativ, wenn sie mal aufdecken, dass irgendein Spieler irgendwo hinwechselt. Das ist überhaupt gar nichts null. Wenn ich wirklich Eier hätte als Journalist, stehe ich auf, wenn mir einer so eine Scheiße erzählt. Da stehe ich auf und sage, fick dich. Weißt du was? Wir brauchen dich nicht, du brauchst uns. Wir können nämlich auch darüber berichten, ohne dass wir hier beim FC Bayern rumsitzen. Denn entweder habe ich Quellen oder habe ich keine. Für eine Quelle brauche ich nicht bei einer Pressekonferenz sitzen und die auch nochmal ausstrahlen, obwohl sie schon auf 8000 YouTube-Kanälen gesendet wird. Aber keiner hat die Eier, seine Kamera abzubauen und zu gehen und nichts mehr mit den Hampelmännern zu reden. Nee, jeder versucht sich noch zu entschuldigen und denen in den Arsch zu kriechen. So sieht's nämlich mal aus. So, das ist das Erste. Und dann zurückzukommen auf Brazzo Salihamidžić. Darf ich da kurz intervenieren? Kurz was? Moment kurz. Da ist ein stolzer Bosnier, der da sitzt und sich von zwei fettgefressenen Nutten am Nasenring durch die Manege führen lässt. So, ich erwarte von so einem Typen, dass der sich mal ein Beispiel nimmt an seinen ganzen Landsleuten, vielleicht auch an so einen Typen wie Haftbefehl und mal hinkommt und vielleicht so eine Line droppt oder so. Ja, so eine Haftbefehl-Line, das kann man nicht mal machen. Ja, Attention. Das würde ich mal sagen. Attention, Aslak, Stereotyp 2, kann man sagen. So, ja. Bratzo ist zurück, lass die Affen aus dem Zoo. Der bosnische Cho kommt asozial wie nie zuvor. Das Geld. Lucky Luciano Flow, Mafia-Rap, fuck New York. Und dann kann er aufstehen hier, die Bild-Zeitung ist eine Nutte. Nee, eine Hure ist das. Die Bild-Zeitung ist eine Hure und ich fix sie. Kalle pumpt den Beat. Ich erschieß diesen Draxler Mongoloid. Oder so. Könnte man. Man könnte doch da mal ein bisschen seine Mentalität rauslassen. Anstattdessen sitzt der da und führt da das wirklich lächerlichste Laienschauspiel, was ich je, Laienschauspiel natürlich, vor, was ich je gesehen habe. Dem habe ich ja kein Wort geglaubt. Überhaupt kein Wort habe ich dem geglaubt, was der da gesagt hat. Das war ja erbärmlich schlecht. So, aber, und das ist mein letzter Satz zu dieser verfickten Pressekonferenz. Unterm Strich, es ist der Battle of the Hurensöhne. Sag ich dir so, wie es ist. Da treffen sich, da streiten sich Stripper und Nutten untereinander. Nichts Stripper. Anderes. Das sind einfach Drecksäcke. Alle, wie sie in diesem Raum versammelt waren, sind ein Haufen Drecksäcke. Und wo wir gerade von denen eigentlich gar nichts mehr hören, so. Wo wir gerade über Marionetten gesprochen haben, Ricky, kannst du bitte einmal Stripper und einmal Lucha sagen? Im Gegensatz zu Christian Falk lasse ich mir von niemandem sagen, was ich sagen soll. Außer von mir. Also Christian Falk lässt sich von mir viel sagen. Das also was das Ekelhafte an dieser ganzen Pressekonferenz war, waren vielleicht gar nicht die Details, waren vielleicht gar nicht die Aussagen. Nein, ich fand es auch gar nicht, dass man mal, na, ihr fünf Penner da in der ersten Reihe und so, das kannst du, wer ist denn die alte Hugenutte? Konzentriere dich auf den Podcast. Das ist eine alte Hurennutte. Das kannst du ja durchaus machen, dass du mal sagst, hier, Axel Springer, Coco Teleskop, der hat gar keinen Meniskusriss, der hat einen Kreuzbandriss. Was ich ja eigentlich schon eine geile Aussage fand. So, weißt du, hä, ihr sagt, der kommt bald zurück? Ja, aber der hat gar keinen Meniskusriss, ihr Ficker. Er hat einen Kreuzbandriss. Das ist ja merkwürdig, hä? Ihr Spastis. Das finde ich ja ganz geil. Kannst du gerne machen, diese Aussage. Aber der Geist, der Spirit der Pressekonferenz ist ja eigentlich das Niederträchtige und Ekelhafte. Der FC Bayern München nimmt sich ja raus, dass die waren ja der Meinung, ja, das musste mal gesagt werden, in Anführungsstrichen, im Namen der Liga. Aber es muss mal wieder der Liga-Primus, der größte Verein dieses Landes, selber in die Hand nehmen und sagen, was alles in dieser Medienlandschaft falsch läuft. Das schön, dass ist du ja sagst, der größte Ekelhafte. Verein. Eben, da wollte ich auch gleich nochmal drauf schön, eingehen. Dass du sagst, der größte Verein und nicht der wichtigste. Das ist auch noch so eine Art und Weise, das ist wo Stuttgart man der wichtigste. Ja, für Ricky schon, ist das richtig. Ja. Es geht doch darum, dass das ist doch genau das Problem von Uli Hoeneß, dass er wirklich denkt, dass ohne ihn und seinen Club nichts hier gehen würde. Richtig. Und das ist Bullshit. Keiner braucht den FC Bayern. Ich sage auch nicht, dass wir froh sein könnten, wenn er nicht da wäre, aber es wäre auch jedem scheißegal, wenn es einen FC Bayern nicht mehr gäbe. Der ist nicht so wichtig, wie er sich wie er selber glaubt, dass er sei. Nämlich, das ist er im Endeffekt nicht. Übrigens, Props an Niko Kovac, der die Situation sehr, sehr cool meistert. Absolut, aktuell. Ja. Also auch, was die Kritik an seiner Person angeht und so weiter. Das hätte ich nicht gedacht, dass er da so glaubhaft und standhaft auch rüberkommt. Also das ringt mir viel Respekt ab. Bevor wir auf Niko Kovac eingehen, wollte ich noch zwei, drei Gedanken zur Bayern-PK euch mitteilen. Aber nur maximal drei. Ja, es ist ein bisschen mehr geworden. Ja, dann darfst du so eine Aussage vorher nicht tätigen. Das ist unprofessionell und dafür wirst du später auch noch live in dieser Sendung an den Pranger geknallt. Okay. Dann wirst du einen Platz abgestuft beim Deal der Woche. Ja, dann bin ich ja Vierter. So, auf jeden Fall wollte ich einfach mal wirklich so einen kleinen Ablauf, wie ich ihn beim vielleicht dritten Mal gucken der PK. Ich habe sie ungefähr 6-mal ganz geguckt, glaube ich. Bitte, warum hast du nicht verstanden, jetzt? Was Bratzo gesagt hat, oder was? Oh, nee, ohne Scheiß, ich habe es wirklich gemacht, weil ich das wirklich, ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich habe sie. Und lass mich raten, du hast Screenshots gemacht. Und eine 45-Minuten-Analyse von einer 32-Minuten-Pressekonferenz. Genau, obwohl ich da noch viel mehr hätte rausholen können und wenn ich einfach nur mitgeschnitten hätte, wie ich mit dem Glugi mich darüber unterhalten habe, da haben wir es nämlich mit Stop-Motion via YouTube gemacht, dass wir zwischendurch Stopp gemacht haben und uns darüber unterhalten Habt ihr das nicht bei WatchTube geguckt, oder wie das heißt? Bei TogetherTube. Nee. Wollte ich erstmal einrichten, aber das machen wir auch noch. Auf jeden Fall wollte ich mal darauf eingehen. Also wenn die drei Protagonisten, um sie mal so zu nennen, reinkommen, hätte ich es viel cooler gefunden, wenn man im Nachhinein das Bild so in Schwarz-Weiß geändert hätte, dieses typische und dann dieses NWO-Theme da reingespielt hätte, weil das hätte gepasst. Blick, Körpersprache, absoluter Heal-Entrance. Mach aber alleine keine Witze, Roman Reigns ist heute gestorben. Und Gelenkschäden. Ja. Und bitte was? Und die Gelenkschäden von Hulk Hogan. Ja, richtig. So, dann kommst du da rein und dann fängt der gute Karl-Heinz an zu reden. Ja. Und in den ersten, sagen wir mal, 120 Sekunden, ja, dann wirkt das im ersten Moment gar nicht so verkehrt, was er sagt. Für den neutralen Zuschauer. Für den neutralen Zuschauer wirkt es im Moment so, Moment, da lehnt sich jetzt mal einer auf gegen was geschrieben ist. Und dann denkt man so, ja, die schreiben ja auch manchmal Scheiße. Ist nicht alles so der Bringer von Springer, um mal in der Rap-Sprache zu bleiben. Ja, aber, danke, wir kommen dann natürlich dahin. Poncho, du wirst es nicht verstehen. Du musst es einfach komplett ignorieren. Okay. Das ist wie mit so einem hyperaktiven Kind. Lass das einfach sein Zeug da machen. Soll einfach zucken. Einfach weiterreden. Ja. Drüber reden. Auf jeden Fall kommst du dann an den Punkt. Er frisst, furzt, das ist jetzt der Content-Beitrag. Frisst, furzt und gibt dir Tipps, wie gerade momentan auf Sky irgendwelche Weiber Salihamidzic interviewen. Das kannst du durch Inhalt füllen jetzt, Poncho. Ja, ich versuch's ein bisschen zu füllen. Also. Dann, wie gesagt, kommt er nach 120 Sekunden und gibt eine vernünftige Figur ab. Dann fängt er aber an, das Grundgesetz zu zitieren. Und das war der Moment, wo ich wirklich... Grundgesetz. Das Grundgesetz, ja. Wo ich hier wirklich auf der Couch saß. Ich habe es live geguckt, die PK. Und hab dann wirklich in dem Moment wirklich so nach oben geguckt und hab gesagt, was kommt denn jetzt? Dann kam die Aussage von Rummenigge, der ja diese unglaublich diffamierende und unglaublich schlimme Beleidigung des Altherrenfußballs. Fußballs hat er gesagt. Was da wirklich in dem Moment entstand. Und dann fangen die persönlichen Angriffe an, die auch Karl-Heinz Rummenigge schon austeilt. Dann hast du dann später das Gefühl, dass da der Klassensprecher spricht, der irgendwie in der Oberstufe zu einer Konferenz geladen hat. Aber wir vergessen da irgendwie, dass auch Karl-Heinz Rummenigge hingegangen ist und schon gegen Journalisten wirklich Drohungen der einstweiligen Verfügung ausgestellt hat. Und das ist sowas, was überhaupt nicht geht bei Journalisten. Das geht nicht. Ein Journalist muss sich das nicht vorwerfen lassen. Und da gebe ich dir recht, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da Leute im Raum saßen, die genau so eine Ansage und so eine Bloßstellung verdient haben. Das ist mein Problem. Ja, weiß ich, darum sage ich ja, in den ersten Sekunden denkst du, das kann man wirklich mitmachen. Aber die Art und Weise, wie es dann rüberkam, war halt so von oben herab, dass es nicht mehr, dass ich dachte, es geht nicht weiter. Und deswegen sage ich, dass die aufstehen müssen. Poncho, siehst du das nicht so? Steh auf und geh. Ja, was machen die da? Ja, das stimmt. Du hast recht. Das wäre das einzige Zeichen gewesen, was angekommen wäre. Aber wie kommt das dann bei dem Arbeitgeber dieses Journalisten an? Sagt er, hast du gut gemacht? Oder ist das so ein Typ, darauf der dann sagt, kommt es in dem Moment nicht an. Richtig. Darauf kommt es in diesem ich Moment doch auch nicht so an. Aber wenn der das für sein Brot macht, um seine Familie zu ernähren, was er da als Job hat, weil er nur sonst nur vielleicht Dieter hört, dann hast du wirklich diesen Moment, dass du dann sagst, scheiße, worum geht's hier? Ich sehe es genauso, ich würde es genauso tun. Aber ich kann verstehen, dass das nicht jeder macht. Dass es nicht jeder macht, kann ich selbstverständlich verstehen. Gar keine Frage. Dass so ein Uli Köhler nicht aufgestanden ist und gegangen ist, das habe ich nicht verstanden. Gerade so jemand könnte es sich doch erlauben. Der Typ ist 190.000 und er hat einen Vertrag bei Sky. Die können den ja nicht entlassen, weil er eine Pressekonferenz verlässt. Nee, das ist, wie willst du denn so eine Kündigung durchbringen? Das gleiche gilt für die ganzen Bildreporter und so weiter. Und vor allem hätten sie damit dafür sorgen können, dass ihre Auflehnung danach für mich zumindest glaubhafter gewesen wäre. Richtig, aber was die gemacht haben, ist sich hingesetzt und sich natürlich danach in Journalistenkreisen beim Doppelpass und was weiß ich bei welcher Idiotensendung noch, haben sie sich hingesetzt und darüber echauffiert, wie das sein kann, dass Uli Hoeneß und der andere Kaputte da sich hinsetzen und mehr oder weniger sagen, was jetzt in Zeitungen stehen soll. Was die ja überhaupt nicht gesagt haben, muss man ja dazu sagen. Die haben alles, was die gemacht haben, und ich bin dagegen übrigens gegen diese Maßregelung der Presse, grundsätzlich, aber was die gemacht haben, ist, dass sie sich darüber aufregen, wie über den FC Bayern berichtet haben. Da könntest du als Journalist sagen, ja, da gebe ich einen Fick drauf. Dann beschwerst du dich halt darüber, wie ich über dich berichte. Ja, ich berichte aber genauso weiter, wie ich es bislang auch gemacht habe. Und wenn du mit einem Problem hast, was wir für Informationen haben, dann solltest du vielleicht mal bei dir nachgucken, ob du nicht ein undichtes Leck in deiner Bude da hast oder so. Aber stattdessen weißt du, das wirkt auf mich so, als ob das für die in dem Moment schon wieder die nächste Geschichte ist, so. Und das war's ja auch. Für die war das der nächste Clou, den sie hatten, beziehungsweise die nächste Story, die sie jetzt ausschlachten konnten. und dieses aufgesetzte Empörte darüber, was die sich da geleistet haben, das habe ich denen einfach nicht abgenommen und nehme denen das auch bis heute nicht ab. Das Problem ist, dass dann auch von Karl-Heinz Rummenigge ging es dann weiter mit einer Aufzählung von Fakten. Da rein nehme ich die Manuel Neuer Sache, da rein nehme ich die Sache, dass Neuer, welche Erfolge der hatte und so weiter. Das bestreitet ja keiner. Und für mich ist dann die Aufzählung solcher Fakten ein direktes nachfolgendes Bedauern der Aussagen von vorhin. Aber dann ging es ja weiter. Und dann kamen wir erst zu dem Punkt, wo Uli Hoeneß ans Mike durfte, um es mal so zu nennen. Ja. Und dann das sozusagen ansprach mit dem, erstmal hat der wichtigste Club in Deutschland was zu sagen. Ja, das ist natürlich. Da ist mir wirklich, ja, da ist mir wirklich die Vollfett-Cola im Hals stecken geblieben. Aber sowas von. Es mag sein, dass für 50% in Deutschland, die alle Bayern-Fans sind, der FC Bayern der wichtigste Club in Deutschland ist. Das mag auch sein, dass das für vielleicht auch Leute, die neutral sind, die sagen, okay, aber in dem Moment, wo er das als wichtigsten Club bezeichnet, meint er alle. Und das ist einfach definitiv nicht so. Für manche ist auch der scheiß Dorfclub der wichtigste Club für ihn, weil es da sein Hobby und alles beinhaltet. Diese Arroganz, diese Überheblichkeit ging dann nur in dem Moment weiter, als er genau das tat, was 2 Minuten vorher von Karl-Heinz Rummenigge wirklich als aufs Schärfste kritisiert wurde, eben mit dem Grundgesetz und so weiter. Was macht er? Er greift Leute persönlich an, stellt sie an den Pranger, zum Beispiel die Leute von NTV, und sagt diese Berichterstattung da, ich habe mir diese Sache danach angeguckt, da war überhaupt nichts Schlimmes drin. Der hat sich's wahrscheinlich selber nicht mal angeguckt. Nur der hat eine scheiß Quelle, die ihm darüber berichtet. Aber was er gemeint hat, das kann ich nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ob es bei NTV so war, aber dass dann halt wirklich so Berichterstattung gemacht wird, dass man irgendwo hingeht und Kinder fragt, ob jetzt der und der richtige Trainer ist oder der spielen sollte. Haben sie ja gar nicht. Nein, ist auch egal, aber es gab schon. Gab es so nicht. Ja, aber es gab sowas schon. Aber warum nennt denn Uli Hoeneß, wenn er da jetzt auf seinem großen Kreuzzug ist, nicht Ross und Reiter? Verteidige doch nicht Uli Hoeneß. Ja, das muss, ganz klar, wenn, dann musst du natürlich hier mit den richtigen Namen um die Ecke kommen und nicht irgendwelche, die es dann letzten Endes nicht waren. Der El Pocho beim Dietercast, der erzählt nur dusselige Scheiße, das ist alles gelogen. Cristiano Ronaldo sollte nie Trainer bei Gladbach werden, so. Ja. Einfach mal Namen nennen und dann mal wirklich, wenn die wirklich so auf Krawall gebürstet sind und justiziable Vorgehensweisen an den Tag legen, dann scheinen sie am Recht zu sein und dann kann man ja ruhig auch die Leute ansprechen. Jetzt hat er so viel Kohlenhydrate zu sich genommen, dass er kaum noch atmen kann, das höre ich da schon wieder. Nein, aber dann geht er auch noch hin und zitiert als Uli Hoeneß. Ja, ich will nicht. Du hörst dich schon an wie Rainer Kallmund. Entschuldigung, Chris, aber es ist wirklich so. Mit so Zwischenatmen bei jedem Wort. Aber es ist wirklich so, dass er dann hingeht und als Uli Hoeneß, den jeder in einer Form und Weise, der ihn nicht als diesen Messias ansieht, der ja sicher für den FC Bayern war und ist, aber der das nicht so sieht und der fängt an, über Fakten an der Börse zu reden. Ja, das genau. Ist doch, aber das ist das Gleiche wie mit, dass man dann. Also, dass man mir jetzt nicht falsch versteht. Ich finde es natürlich nicht gut, wenn sich Karl-Heinz Rummenigge hinsetzt und aus dem Grundgesetz zitiert und 10 Minuten später Uli Hoeneß sagt, dass Juan Bernat mehr oder weniger ein dummer Wichser ist. Also so hat er es wahrscheinlich nicht ganz ausgedrückt. So, nee. Finde ich auch nicht gut, aber und danach haben sich halt alle nur auf das eine Ding gestürzt. So, natürlich zu Recht, ist schon richtig, zu Recht hat man sich darauf gestürzt, weil man da im Endeffekt genau das gesehen hat, was da schief läuft in den Köpfen dieser beiden Typen. Den Pratzo kannst du ja wirklich außen vor lassen. Also der ist ja so in der Gang-Hierarchie ist der ja wirklich, also noch unter. Er ist noch nicht in der Hierarchie. Ja, das ist der für die Drogen vertickt. Aber die ganz schlechten Drogen. Im Endeffekt, um jetzt mal bei 4 Blocks zu bleiben. Er ist nicht der Kleine, der Mutige. Er ist eher so der. Der ist der noch nie mehr in der Serie mitspielt. Ja, genau. Den sieht man ab und zu mal so im Vorspann oder so. Der steht unter Statisten im Abspann. Nein, aber was ich sagen wollte, ist ja, da finde ich natürlich auch wieder dieses Draufstürzen auf dieses eine Ding finde ich dann auch wieder so, ja, schon klar. Ja, ich weiß schon, warum ihr das macht, aber ich verstehe, woher, ich kann Uli Hoeneß verstehen, ja, dass er seinen Verein schützen will. Ja, natürlich. Gleichzeitig kann ich aber nicht verstehen, wie man als, und das ist wahrscheinlich für mich die das Art und Weise kann man halt nicht verstehen. Das kann ich auch nicht verstehen, aber ich bin in so einem Zwiespalt, ich kann es immer nur wieder sagen, das ist für mich wirklich so, Hurensöhne sind das, alle. Und auch die Aussage, als der eine gesagt hat, womit, abgesehen von dieser Pressekonferenz, ich erzähle ja schon immer, dass ich Juan Bernat niemals verkauft hätte, stimmt's? Ja, immer gesagt. Ist richtig. Und das haben sie dann auch, hat irgendein Typ, meine Stimme versagt schon mal, cool, dass ich so viele gegessen habe. Da hat ja der eine gesagt, dass es nicht klug ist, Juan Bernat zu verkaufen. Dann hat ja Uli gesagt, ja, damals gegen Sevilla, da hat er einen Dreck gespielt. Und da, an diesem Abend, wurde beschlossen, dass sie den Spieler verkaufen. Und ich dachte mir wirklich, Alter, oh Mann, der Tag. Da habt ihr beschlossen, dass ihr einen Spieler verkauft, weil er einen, und war der schlechteste Spieler, hat gar nicht gelogen von Uli, dass sie wegen ihm da fast rausgeflogen sind. Aber meine Güte, wegen Ulreich sind wir auch letztes Jahr rausgeflogen aus der Champions League, falls ihr euch noch entsinnen könnt wegen seinem Klops. Ja, so, und der aber Chris, mal eine Gegenfrage. Hä? Weißt du, an wen mich das erinnert, was Uli Hoeneß da so macht? An Dana White. Weil der ja auch dann immer wieder so einerseits ja das Wohl seiner Kämpfer irgendwie in den Vordergrund hält, aber ja sie dann völlig verständlich, meine Güte, und sie dann hintenrum mehr oder weniger dann auch oft in die Pfanne haut und sagt, ja, hier, der hat noch nicht einen Knockout geschafft in den letzten Kämpfen und so, und du denkst ja auch immer so, hä, was geht mit dir ab, sind das deine Jungs, die du jetzt promoten solltest, stattdessen machst du sie runter. Gut, das ist nochmal ein anderes Ding hier, weil natürlich Bernat nicht mehr beim FC Bayern spielt, aber ich glaube einfach, dass der Hoeneß in dem Moment dann so impulsiv ist und halt so ein Zeug rausplappert, so wie auch mit dem Özil damals, dass du ihn vielleicht bei so einer Pressekonferenz gar nicht mit einsetzen solltest. Das ist doch das ganze Problem drumherum. Das gibt's da keinen, der vorher sagt, Jungs, der setzt sich halt durch. Pocho, da gibt's bestimmt jemanden. Es gibt keine Identität, wie heißt das? Keine Macht. Es gibt keine Macht, die Uli Hoeneß sagt, Uli, Mensch, mach mal nicht. Ist der Vince McMahon beim FCB? Noch nicht. Noch selbst nicht. Wenn noch es jemanden gäbe, du glaubst du ja nicht, dass sich Uli Hoeneß von irgendjemanden davon abbringen lassen würde, bei so einer Pressekonferenz und aufzutauchen. Ich habe mir auch, weil Pocho gerade meinte, dass er einen Legendenstatus hat beim FC Bayern. Das ist ja auch unbestritten, das ist ja auch so. Aber gerade gibt sich Herrn Hoeneß alle Mühe, er reißt sich wirklich Arme und Beine raus, dieses völlig zum Einstürzen zu bringen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man mal zu Uli, meinetwegen Kalle Rummenigge, die ja auch vor Jahren mal ein sehr schlechtes Verhältnis hatten, aber das jetzt sich wohl wieder ein bisschen eingependelt haben soll. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kalle Rummenigge das gar nicht so geil findet. Hat er ja dann auch am Flughafen gesagt. Ja, schlimm, München, oder? Ja, hat er auch gesagt, dass das vielleicht nicht immer die beste und die richtige Wortwahl war von Hoeneß und von Uli. Übrigens ein klassisches AfD-Mittel war, um Politik zu machen. Genau. Einfach erstmal was rausposaunen und danach relativieren. Ja. Ich möchte jetzt mal die AfD in Schutz nehmen. Mann, Spaß. Aber das ist ja nicht nur ein AfD-Ding, es ist ja ein grundsätzliches Ding von in Anführungsstrichen mächtigen Männern. Und auch Frauen. Mächtigen Idioten. Genau. Wie du gegen deine Atemnot ankämpfst und trotzdem weiterreden willst, weil es dir so wichtig ist, deine Aussage zu tätigen. Ja, weil, ja, weil das nächste Thema steht schon an. VfB, wie geht's weiter? Alle mächtigen Menschen, die posaunen doch irgendwas Grenzwertiges und Erlogenes einfach erstmal raus. Dumme Menschen, die posaunen erstmal was raus, das steht dann erstmal in den Gazetten, so fertig. Und was dann danach alles passiert, das Negieren des der Aussage und so, das ist erstmal zweitrangig, das ist erstmal beiläufig. Aber ja, ihr habt da völlig recht, das scheint sich irgendwie so bei mächtigen, dummen Menschen irgendwie eingeschlichen haben. Und da möchte ich jetzt gar nicht über Trump reden, da möchte ich jetzt auch gar nicht über Infantino reden, also, oder Putin oder was weiß ich. Aber das, was du da ansprichst, ja, dafür gibt es ja Journalisten, dass sie genau sowas aufdecken. Und das geschieht ja eben nicht. Ja. Ich habe heute noch keinen Artikel darüber gelesen, dass Uli Hoeneß, beziehungsweise dass Kalle Rummenigge jetzt hier, ich nenne ihn nur noch Kalle, weil er mag das nicht. Er möchte nicht Kalle werden. Ach, er mag das gar nicht? Ja, das behaupte ich einfach. Magst du Karl-Heinz? Er will nicht. Als ich in der Erlebniswelt war, in der Allianz Arena, dann gab es da auch so, die wurde auch. Ich bin mal gespannt, wie spannend es ist. Ja, komm, dann weißt du. Ich wollte einfach nur sagen, dass er selbst zu sich Kalle sagt. Aber der Uli Hoeneß sagt immer Karl-Heinz. Ja, weil er. Vielleicht ist das die gesunde Distanz der beiden. Ja, wahrscheinlich. Ist das so ein unterdrücktes Sie? Deswegen läuft die Beziehung auch so gut zwischen den beiden. Meint ihr, dass Karl-Heinz oder Kalle zum Brazzo sagt oder Hassan? Brazzo, komm mal, ja. Ich bin mir fast sicher, dass er nicht sagt Herr Salihamidzic, weil das hat er ja noch nicht mal auf der PK hingekriegt, seinen Namen richtig auszusprechen. Ich glaube, Hassan, aus dem einen Grund, dass sie sich mal darüber Gedanken gemacht haben im Vorfeld, wenn wir jetzt Brazzo sagen, dann kann das bestimmt auch mal, dann schleicht sich das so ein, wenn sie dann mal wirklich so einen offiziellen Auftritt haben, wie eine Pressekonferenz, dass sie dann auch mal Bratzo sagen. Und dann heißt es ja direkt, hier, der Kalle, der sagt auch Bratzo. Das ist einfach nur ein kleiner Boy. Auch das, dass der sich da das gefallen lässt, dass er immer noch Bratzo genannt wird. Also das Bürschchen, ja. Also da würde ich halt original auch mal sagen, Leute, habt ihr einen Dachschaden oder was? Nennt mich bei meinem Namen. Ich bin Hassan King Dingeling Salihamidžić. Bratzo bin ich. So. Und nicht, also dieses, also ich verstehe das nicht. Ja, also ich persönlich würde Uli Hoeneß einfach raten, in Zukunft die Pressekonferenzen nicht mehr zu besuchen, weil er halt sich immer mit irgendwelchen Aussagen in die Presse setzt. Aber können wir auch noch darüber reden, dass dann die Pressekonferenz einfach von Dieter Niklas beendet wurde, als die ersten kritischen Fragen gestellt wurden? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Was heißt kritische Fragen? Das war ja, dann doch, dieses typische, doch. Das hat man doch relativ durchschaut, was jetzt passieren soll. Okay. Die wollten, also von seitens der Bild-Zeitung, wollte man natürlich jetzt möglichst schlagfertig darauf reagieren und Richtig. Die ganze Aktion in eine gewisse Richtung lenken, so dass man, ich sage jetzt mal nicht die Bosse davon vorführt, aber man wollte schon. Aber das ist auch das Recht eines Journalisten. Ja, aber das mag sein, aber es ist nicht sein Recht, einfach weiter da auf einer Pressekonferenz teilnehmen zu können, nur weil er der Meinung ist, die soll nicht beendet werden. Geladen, Ricky. Genau, ja. Und da kam ja dann die Aussage. Ja, aber das heißt doch nicht, dass die jetzt unendlich lang weitermachen müssen, bis alle Fragen gestellt sind. Genau. Sondern ja, aber jetzt, mehr als zwei oder drei es, da gab es ja die jetzt, Aussage, die gab es doch. Und da hättest du doch danach als Journalist dich hinsetzen können. Und das, genau das, was du ansprichst, das erwarte ich als großen Artikel in der Sportbild am Mittwoch und von mir aus auch in anderen Zeitungen. Und genau das wird wieder nicht passieren. Es ging nämlich nur um den Moment, um den Tweet oder um das kurze Video, was man überall posten konnte. Und es ging nicht um die Ehre eines Journalisten oder so. Ja. Weil die haben ihre Ehre verkauft in dem Moment, wo sie bei der Bild-Zeitung unterschrieben haben. Und das ist mein Ding. Ich habe kein Mitleid mit diesen Hurensöhnen. Das sind die letzten Ficker. Das sind die, die sich dann hinstellen und da merkt, weißt du, wie dumm diese Wichser sind? Merkst du daran, dass sie sich hinsetzen und sagen, ja, man sieht beim Doppelpass, man sieht ja dann, wie das auch enden kann bei Robert Enke. Alter, der hat Depressionen! Meinst du, der bekommt die durch die Bild-Zeitung oder was? Das ist eine Krankheit! Die kriegt man doch nicht durchs Lesen, du dumme Nutte! Das ist respektlos! Ey, das ist respektlos diesen Menschen gegenüber. Wenn du in den Zeitungen immer liest, was für eine Scheiße du spielst. Deswegen hat er sich nicht umgebracht. Er hat in seinem Buch beschrieben, wie es dazu kam. Und da stand nirgendwo, weil ich in der Bild-Zeitung. Er hat sich umgebracht. Ich wollte das nur ein bisschen mal abfedern. Man kann nachlesen, wie er es bekommen hat. Darum geht's mir. Sie sind Journalisten. Sie müssen sowas wissen. Wenn ich so eine Aussage tätige und den Tod eines Menschen für mich nutze, ja, um irgendwo aufzutreten, dann muss ich die Hintergründe kennen. Da kann ich nicht irgendwas behaupten, weil irgendjemand schlecht in der Zeitung über jemanden schreibt, dass er deswegen Depression bekommen hat. Das ist nämlich nicht so gewesen bei Robert Enke. Überhaupt nicht. Er hat in seinen besten Phasen diese schlimmen Depressionsphasen gehabt. Und das, was mich so nervt, das wird alles nur, die nutzen doch jede Kleinigkeit aus, um irgendwie Nutzen für sich selber draus zu ziehen, fordern dann aber mehr oder weniger irgendwelche Ethen oder berufen sich auf ihren verfickten Ethos, wenn es darum geht, dass sie ans Bein gepisst werden. Das sind bigotte Mistwichser, alle wie sie da sitzen. Und das ist mein Problem, dass ich beide hasse, beide Seiten. Beide Seiten, genau. Und ich fand es auch so nonchalant, ekelhaft. Da hat dann der Nichols gesagt, komm, jetzt ist hier Feierabend, aus welchen Gründen auch immer. Dann saß da so ein Hundesohn von Sky, ja, wir haben doch noch Zeit. Und dann sagt Uli, dann sagt er, ja, aber wir nicht. So, weißt du, wer denkst du denn, du kleines Nuttenloch? Ja, wir haben noch Zeit. Ja, vielleicht, also möglicherweise hatten die nichts mehr vor, die hatten keinen Folgetermin mehr, wollten einfach nur noch eine Runde Call of Duty Blackout-Modus spielen. Möglicherweise. Aber was bist denn du für ein kleiner Hurensohn, der sagt, ja, aber wir haben noch Zeit? Also, das war die es gibt Antwort kein von, Recht, dass das eine Pressekonferenz. Das war die richtige Antwort von Uli. Ja, wir aber nicht. Nutte. Es gibt kein Recht, dass es eine Pressekonferenz so lange geht, bis jeder Drecksack seine scheiß Fickfrage gestellt hat. Es gibt noch nicht mal ein Recht darauf, dass die noch mal eine Frage stellen. Es gibt kein Recht auf sowas. Da gibt's kein Recht zu. Das ist eine. Was hieß das? Es gibt eine Pressekonferenzenregel, Ricky. Eine Regel und mehr nicht. Wenn Manu Thiele noch keine Frage gestellt hat, wird die Pressekonferenz noch nicht abgebrochen. So. Moment, keine grammatikalisch richtige oder grundsätzlich keine? Weil da grundsätzlich keine. Bei Manu Thiele geht man nicht von grammatikalisch. Ich will mal kurz gucken, wie diese ganze Veranstaltung grammatikalisch, Ricky, jetzt geht's aber los hier. Offiziell hieß diese Veranstaltung Pressetalk. Ja. Das lässt sich dahingehend Da könnte man jetzt sagen, okay, das ist keine Konferenz oder kein Mediengespräch oder so, sondern es ist ein Pressetalk. Das heißt, wir talken ein bisschen auf die Presse. Im Nachhinein wurde das Video dann umbenannt in die Stellungnahme zu Medienberichten. Im Nachhinein. soweit ich das mitbekomme. Ja, ich lese es jetzt auch gerade. Stellungnahme zum, so, wenn es eine Stellungnahme ist, also da müsste man jetzt wirklich wissen, wie das angekündigt wurde. Weiß ich nicht. Naja, wenn es eine Stellungnahme ist, ist es ja erstmal kein Dialog. Ja, es ist auch beim Pressetalk nicht zwangsweise ein Dialog. Und es gab ja Nachfragen. Ja, ein Talk ist schon ein Dialog. Also das sagt das eine. Ein Dialog ist ein Dialog. Nee, eine Presse im Pressetalk ist immer Fragen-Antwort. Und die gab es. Es war ja kein Pressetalk, es war ja eine Stellungnahme. Es gab ja auch ein paar Nachfragen. So, und erst, und ich weiß genau auch, warum sowas kommt, wenn die sich momentan wirklich in einem Rechtskonflikt befinden mit der Bild-Zeitung, werden die doch nicht so blöd sein und da weiterquatschen mit den Leuten, weil das könnte dir unter Umständen hinten raus auf die Füße fallen. Ja, natürlich. Das ist auch etwas, was man halt dann in dem Moment richtig analysieren muss von Seiten Dieter Niklas, deswegen sitzt er da oben und sagt so, jetzt ist Feierabend hier. Meinst du, das wirklich sein Job? Meinst du, ist es in dem Moment sein Job? Als, ja, was meinst du, warum diese Presse, warum diese... Nein, ich frage dich wirklich, weil es würde mich wirklich interessieren. Weil sein Job ist in erster Linie FC Bayern TV zu moderieren. Genau. Nee. Moment mal, ist es der Pressesprecher? Das ist der Pressesprecher, ja. So, aber und den sein Job ist schon darauf zu achten, was gesagt und gefragt wird. Das mag ja sein, aber du siehst ihn dennoch auch jede Woche eine halbe Stunde bei FC Bayern TV mit Serge Gnabry über Fortnite reden. Ist ja okay, kann er ja machen. Aber wenn ich als Pressesprecher irgendwo rumrenne, dann begleite ich in der Regel die Spieler oder Trainer, die gerade interviewt werden, und achte darauf, was genau gesagt wird und was... Der nimmt die Gesprächsführung in Anspruch. Wisst ihr, wer unser... Das würde ich so nicht sagen. Aber es gibt zum Beispiel ein Briefing davor, das und das nicht fragen oder von mir aus mal nichts heute zu dem und dem Thema fragen oder so. Sowas gibt es dann schon. Und dann steht er halt auch dabei, um genau zu hören, was hier gesagt wurde. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der nach einem Spiel dann in das Interview reinplatzen würde und sagen würde, hier ist jetzt Schluss, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ja, du siehst das ja immer wieder, die Pressesprecher sind immer sehr nah bei den Spielern und Trainern, sobald die dann interviewt werden bei Sky. Und so ist das jetzt auf dem Podium letzten Endes auch, dass er so ein bisschen dafür sorgt, dass natürlich dann die drei da vorne nicht in Bredouille gebracht werden. Also es gibt mit Sicherheit kritische Nachfragen, die sind auch erlaubt, aber es gibt dann irgendwo den Punkt, darauf hat man sich vielleicht vorher geeinigt, wo es dann ein Einschreiten bedarf von Seiten Dieter Niklas. Und so kam mir das vor, dass er gesagt hat, jetzt muss ich hier einschreiten, das Ding ist durch, gerade mit den Jungs von der Bild-Zeitung wollen wir nicht kommunizieren, weil eben vielleicht diese Rechtsprobleme momentan noch zu klären sind. Und so kam mir das eher vor. Aber ist es nicht die viel wichtigere Frage, wie man vom DSF-Reporter zum Pressesprecher von Bayern München wird? Ja, kannst du dir an der Bundesregierung direkt mal ein Beispiel nehmen. Ja. Aber genau. Aber ich möchte kurz, falls Offizielle vom FC Bayern München hier gerade diesen Podcast hören, ich habe einen guten Tipp, wer ab jetzt euer Social Media und Pressechef werden könnte. Muss, passt schon. Das kann nur einer sein. Das ist Ricardo Basile. Stellt euch mal vor, Ricardo Basile sitzt neben Kalle Rummenig und Uli Hoeneß in der Pressekonferenz vom Champions-League-Finale. Besser geht's ja gar nicht. Ja, und liest aus dem Internet vor. Ja. Das kann man richtig schön vorstellen bei der Pressekonferenz. Hier, Nico, hier haben wir noch eine Frage vom Olaf, Twitter. Ja, das ist ja geisteskrank, sagt er immer. Geisteskrank, hier habe ich eine Galgenhumor 4. Galgenhumor 4. Hat bei Twitter geschrieben, @fups.de. Oh, ich hasse ja diese, wie heißen die? Fums, die hasse ich ja wie die Pest. Fast 1-0. Oh, hasse ich die. Ja, also Pressekonferenz hin oder her. Letzten Endes hat Uli und Kalle haben ihren Schluss daraus posaunt und die anderen Vollidioten haben das dankbar angenommen. Endlich war mal wieder was los. Und Richie. In 3 Wochen ist das Thema nicht mehr so populär, wie es momentan ist. Richie Poggio, habt ihr Von Tauer geguckt? Nee. Ich hab's gehört. Okay. Und zwar, also zum einen finde ich, ich feiere es immer mega ab, weil es halt mir auch aus der Seele spricht. Am Ende gibt es ja immer die allseits beliebte Kategorie, was wäre, wenn? Hm. Wo sich jeder denkt, nein, wird doch. Die findet jeder scheiße. Lass kurz, einfach noch mein Highlight, labern. Kurz hinter Punkt 12, jetzt reden die Fans, oder wie das heißt. Ja, genau, das wollte ich noch sagen, das ist super. Quatsch. Und der schlimmste Gast, den ich mir vor, also der war jetzt, der ist auch manchmal beim Doppelpass. Das ist der rechts von Von Tora aus direkt rechts neben Von Tora saß. So ein Bremen-Journalist. Ich weiß, ich hab's ja nicht gesehen, ich hab's ja nur gehört. Ja, scheiße, Mann. Ey, den hasse ich ja. Ich der hasse die alle, ja, die da sitzen. Ja, der Kali Underberg, der geht ja gar nicht. Oh, das ist auch so jemand. Ey, immer ganz, wenn ich diese Typen höre, ob das der Uli Schwuchtelheinz ist oder der Kalli Unterberg, das sind doch alles Leute, die halt nur die Gabe haben, dass sie gut schreiben können und irgendwie super gut schnüffeln. Und rosa Arschlöcher durchwühlen. Das können die. Richtig schön tief in Arschlöcher wühlen. Das ist ihre Qualität. Das sind völlig entmannte Nutten. Ohne Scheiß. wenn ich da mal irgendwann zu Gast bin, und ich kann mir gut vorstellen, dass es noch in dieser Saison der Fall ist. Das Erste, was ich mache, ich beug die alle über diesen scheiß Sessel und fick die in den Arsch. Ich schwöre dir, ich bind denen vorne so einen Gimp-Ball um und dann fick ich die von hinten alle in den Arsch. Hoffentlich ist Kalli zu Gast. Und lass das von, wie heißt der? Stimmt, das wäre schön, wenn ich den da drüber biege. Ricardo Basile zeigt sein via Periscope auf Twitter, wie ich die alle durchbimpse. Aber ich hab überhaupt keinen Respekt vor diesen Menschen. Die sind so, das sind solche Laschi-Typen, die kann ich überhaupt nicht ernst nehmen, wenn die über Fußball reden. Ich habe auch das Gefühl, dass die überhaupt keine Emotionen so richtig zulassen in Bezug auf Fußball. Die versuchen immer alles mega schlau zu erklären und wahnsinnig eloquent zu klingen und wissend. Das ist ganz wichtig, dass man immer irgendwelche Quellen nicht nennt, sondern andeutet. Genau. Wo ich immer denke, halt doch deine Scheißfresse, Mann. Da stand bei fußballmanager.de letzte Woche den Scheiß, den du ja laberst. Und du tust drum, als ob du irgendwie eine mega Secret-Quelle irgendwo aufgetan hast. Das macht der Vogelsang auch immer. Oh, das ist ja mein Freund. Gott sei Dank war der schon lange nicht mehr da. Das ist für mich ein sofort Ausschaltimpuls. Wenn ich den sehe, höre oder sonst irgendwas, schmeiße ich entweder mein iPhone gegen die Wand oder mache einen Podcast aus. Ich muss eine Lanze brechen für Sky 90. Ich habe das gehört als Podcast. Ich fand's unterhaltsam mit Zettel Ewald, der noch Geld vom AEK-AT kriegt, ne? Der kriegt ja noch Geld vom AEK-AT. Ja, genau. Hubba Bubba, Metzelder, oder wie heißt denn der Hubbi Bubbi? Didi Hubbi. Dietmar Hamann, genau. Den kann ich nicht mehr sehen. Der Schlechter von Hannover. Das ist der neue Schweizer Superstürmer. Also ich muss sagen, der Ewald Lienen, der hat aber auch eine sehr merkwürdige Ansicht bei manchen Dingen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Ewald Lienen ist manchmal ein bisschen... ist ein stranger Dude, ja, aber er hat Jogi Löw schon beleidigt und das fand ich ganz gut. 10 Minuten lang gefühlt. Na, der sitzt jetzt erstmal ganz fest im Sattel. Jogi Löw nach der brillanten Niederlage gegen Frankreich, und das meine ich wirklich so, das war ja mit die schönste Niederlage, die ich je sehen durfte. Absolut. Ist schön, wenn man als Deutschland-Fan oder Fan, als Deutschland-Unterstützer mittlerweile auf diesem komischen Rabenkissen, da Adlerkissen oder was es ist. Rabenkissen? Rabe. Ja, wie heißt Rabe denn das Viech da von der Nationalmannschaft? Adolf heißt er. Adler. So, auf jeden Fall. Stell dir das mal vor. Hier ist unser Maskottchen Adolf. Er ist der Adler. Oder so ein Puma, so ein Panzer, Leopardpanzer. Ei. Oh, das wäre schön, Pocho. Letzte Woche warst du nur noch der große Faschist. Immer Kriegsspiele spielen, aber wenn es dann mal ernst wird, den Schwanz einziehen. Dann machst du wieder Ei, wenn es ans Eingemachte geht. Weißt das, du, ist doch das ist doch ein rhetorischer Kniff. Mit diesem Ei, zieht er sich aus jeglichen justiziablen Äußerungen raus. Da kann er immer sagen, ja, hier, ich hab's ja schon mal leicht angedeutet, Ei, aber aufgrund dessen, dass die in der Überzahl sind, wollte ich mich nicht zu konkret äußern, weil ich Angst um meinen Job habe. Ich bin ja hier nur ein kleines Licht. Er hat ganz leicht angedeutet, auf welcher politischen Seite er steht oder welche Meinung er vertritt, aber eigentlich meint das ganz anders. Ja. Du, um es mit Karl Rummenigge zu sagen, Pocho. Es wird nur noch gedealt. Du bist ein sehr leuchtender, aber auch strahlender Stern. Ja. Am Firmament. Denk mal drüber nach. Ein leuchtender, aber auch strahlender Stern. Ja. Beides. Ja. Am Firmament. Pickelhaube und Kettenhemd an. Oder was? Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Jetzt kommt das, glaube ich, Chicken Wings irgendwie. Ich glaube, sind im Gehirn angekommen jetzt. Das hat doch keiner gesagt. Hast die Soße schon komplett weg? Die Frage. Ja, alles weg, 27. Alles, hast du 27 Stück inhaliert? Dann wunderst du dich, dass du keine Sturm hast. Also da wundere ich mich schon, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wusste nicht, dass man nach 27 Chicken Wings die Stimme verliert. Also ich wusste es mir nicht. Das ist die allseits bekannte Chicken McNugget-Regel. Die ist immer bei 27. Darum sind die auch in 9er verpackt. Verstehst Wieso? Du? Ja, wenn die in 10er verpackt werden, wird jetzt ja immer 3 übrig. Hä? Naja. Ja, ne, ist die 27er-Regel. Man weiß das. Eieieiei. Machst du nix, wie man so schön sagt. Machst du nix. So. Ja, immer an. Machen wir Dieter der Woche. Echt? Na, was denn sonst? Ich weiß nicht, ich dachte noch ein schönes Thema nochmal. Der Neon René hat nochmal geschrieben. Der Neon René hat nochmal geschrieben. Er hat sich, nachdem wir letzte Woche ja schon angekündigt haben, dass wir. Ich möchte nochmal Laktatwerte ausgelesen haben von dir, Ricky, von Michael Gentner, dass du mal das vorliest. Was hat denn Neon René geschrieben? Welchen Tabak war rauchen? Also dann kommen wir jetzt zum Dieter der Woche. Der ganz heiße Scheiß. Na, erzähl doch mal noch ein bisschen darüber. Das war's schon. Ach so. Der hat doch nicht mehr Luft für mehr, Regie. Da geht muss einfach. Ja, stimmt, was da alles hinten rauskommt, da kann wirklich nicht mehr viel Luft übrig sein. Da ist einfach nichts mehr übrig. Da springt bald der Kompressor wieder an, da bei dem. Der ist so. Schon an. Da ist schon die Lampe an, Alter. Ja, also zumindest finde ich schön, dass sich der Neon René um uns so bemüht, dass wir mal vorbeikommen nach Bremen. Wir haben ja auch definitiv, ja, im Endeffekt das Signal gegeben, ja, wir sind am Start. Und er schrieb jetzt, ein paar Infos zu Bremen. Vom Flughafen bis zum Hauptbahnhof sind es mit der S-Bahn circa 12 Minuten. Und so ist auch die Entfernung zum Stadion ungefähr einzuschätzen. Die Gutscheine sind weltweit einlösbar. Nee. Da machen wir New York, habe ich mir auch schon gedacht. Aber welche Hotels sind es denn? Das hat er, ich weiß nicht, ob er es absichtlich noch nicht geschrieben hat. Motel One. Ist ja egal. Also Hauptsache, es ist ein Bett da, einigermaßen sauber, ja, absolut, und eine nein, also, Dusche. So sollte es auch nicht ankommen. Mir ist es wirklich scheißegal. Wirklich absolut scheißegal. Also es sollte halt einfach nicht stinken und man sollte sich keine Pilze holen oder so. Das ist die einzige Bedingung, die ich habe. Die holen wir uns dann beim Breaking Dreier. So sieht's aus. Und zwar wir Dreier. So. Das wird schön. Ihr habt ja heute meine Alf-Nase gesehen, die ich gepostet habe. Die habe ich mitten im Lehrgang gekriegt, du Arsch. Und ich saß da, musst du einen auf seriös machen, ey. Und ich mach die Nachricht auf. Weißt du, ich habe dazu eingestellt, dass ich bei mobilen Daten das nicht direkt runterlade. Und denk so, was ist denn das? Und drück drauf und muss mich so ernst halten in dem Moment. Also mein Erlebnis mit diesem Bild war, ich habe es auf Apple Watch gekriegt und habe erst gar nichts gesehen. Okay. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das mit Alf da irgendwie? Ja, ich weiß, dass es da auch ein Remake geben soll. Habe ich auf dem Handy dann angemacht. Und dann wurde mir einiges klar. Habe ich auch direkt meiner Kollegin gezeigt. Da hat sie sich gefreut, glaube ich. So, also zurück zum Neon René. Also, wo war ich stehen geblieben? Die Gutscheine sind weltweit einlösbar und wenn ein Datum steht, wir müssen ja auch noch warten auf die finale Terminierung der Spieltage, würde ich euch etwas Nettes und zentral Gelegenes raussuchen. Also da scheint es ja Optionen zu geben. Scheint nicht nur ein Hotel zu sein, das wir bereisen dürfen. Da würde ich aber natürlich mit der Da würde ich dich aber natürlich mit in die Auswahl involvieren. Natürlich nur mich. Das finde ich schön. Momentan wäre sogar das Parkhotel zu einem günstigen Kurs verfügbar und realistisch. Das ist somit das schönste Hotel in Bremen und ich gehe davon aus, dass dort auch der VfB Stuttgart untergebracht wird. Und hier haben wir es. Dieter Investigativ schlägt zu. Wer schafft es zu Reschke ins Bett? Das ist die Frage, die es zu klären gilt. Ja. Und wir werden, ich schwöre es euch, aus der Hotellobby, ja? Wenn wir in das Hotel kommen, wir knoten Bettlaken zusammen. Einer seilt sich ab und muss bei Michael Reschke schwingend. Wir werden ihn immer der so hin und her schwingen. Der Kleinste. Hör doch auf, so ein Scheiß. Und nachher sind wir ganz unten und müssen nach oben klettern. Dann bringen die Bettlaken gar nichts. Scheiße. Die sind doch im Penthouse, Alter. Der Reschke ist doch im Penthouse. Da können wir uns irgendwo abseilen. Der ist im Hotel. Der ist teamnah. Der ist im Hotel. Meinst du, der ist am Ende des Flurs und kontrolliert, dass die um 10 Uhr im Bett sind oder was? Und ihr wisst es, Michael Reschke hat mich noch gut in Erinnerung. Ich erinnere da nur an die großartige VfB im Dialog-Veranstaltung, als er mich persönlich begrüßt hat. Und das glaube ich nicht, dass das Zufall war. Ich habe eine gewisse Autoritätsausstrahlung, die auch in Michael Reschke nicht verborgen geblieben ist. Und er hat gesagt, ich begrüße den lieber mal. Nicht, dass der hinten raus dann vielleicht noch über meinen Job bestimmt. Ich glaube ja, wenn Michael Reschke über einen roten Teppich laufen würde, er würde schnurstracks an jedem Medium vorbeigehen. Stern, Spiegel, TV, sonst irgendwas. Aber bei dir wird er stehen. Ja, dafür ist er bekannt. Nein, ich lache wegen was anderem. Ich schicke alle Medien ab, die es gibt. Ich lache wegen was anderem. Der großartige Glonsch hat mir gerade ein schönes Bild geschickt. Und das muss so Hurensöhne. Ja, das ist doch, also wenn das nicht genial ist, dann weiß ich nicht. Das ist das schönste Bild, was ich diese Woche gesehen habe. Was heißt, was für einem Ego-Nazi-Trip bist du denn? Hat mir gerade geschickt. Achso, mir hat das auch persönlich geschickt. Ja, deswegen wusste ich jetzt nicht, dass du meine Nachrichten mitlesen konntest, Chris. Tut mir leid. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein offizieller Tweet. Nee, das war nicht offiziell, aber sehr schön vom Glonsch. Der von uns sehr geschätzt ist, so muss man sagen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also Bremen, ja, das scheint... Das ist ja wirklich wunderschön. Sag ich doch. Bremen scheint Formen anzunehmen und ich würde mal sagen, wenn das klappt, ja, Pocho, du kommst nicht umher, du musst Drogen mitbringen. Du hast doch den Knall nicht gehört, Alter. Ja, du, wenn du er sich so ja anstellt, dann mach, manchmal wirklich wenn er sich da anstellt, dann mache ich das. Wirklich, kein Thema. Gut, also Chris versorgt uns mit Drogen. Also aber nochmal, weil der Neon René gesagt hat, vom Flughafen, dann sonst wohin. Also ich fahre, ja, also das meint er sicherlich auch nicht, dass ich irgendwie von Hannover nach Bremen fliege. Aber ich fahre, aber sollte es, wenn natürlich, ob du nach Hannover oder nach Bremen fliegst, ist scheißegal. Aber sollte es irgendwie günstiger sein oder es einfach in dem Zeitraum keinen richtigen Flug nach Bremen geben, kommt alle nach Hannover, wir machen einen schönen Roadtrip. 2 Stunden im Auto, schön im Spießer-Touran. Geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber so, es wird nicht geraucht, jeden Nutzen. Ich verrate jetzt gleich, was das kosten würde, weil ich glaube, Pocho hat ja schon gesagt, dass es für ihn mit dem Zug eigentlich ganz okay ist. Ja, aber fahr nicht hier Holzklasse. Mach keinen Scheiß. Was soll er denn sonst fahren? Naja, schön obendrauf. Warum geht mein Internet nicht mehr? Hört ihr mich noch? Ja. Ich höre dich nicht mehr. Gott sei Dank. Alles gut. Ja, ich versuche ja gerade die weltweit bekannte. Ah, hier habe ich es. Okay. Jetzt gucken wir mal, was das mit dem Flugzeug kosten würde. STR, wie wir Leute sagen. Also machen wir jetzt zum Stuttgart-Spiel, ja? War das Stuttgart-Spiel? Haben wir nicht Schalke gesagt? Naja, aber wenn du im Hotel mit Stuttgart absteigen möchtest, wird es schwer zu sein. Kann man nur hoffen, dass du irgendwie noch eine Woche drangehängt haben oder also so. Das meinst du, sie warten nicht extra? Weiß ich jetzt nicht. Für dich vielleicht. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was das hier kostet. Das ist doch, was ist denn mit der Seite los? Gibt es noch eine andere Seite außer Swoodoo? Das ist ja nicht benutzbar hier gerade. Swoodoo. So. Ach, du dummes Ei. So, jetzt aber. Jetzt habe ich es. Die Fanta Blood Orange ohne Zucker schmeckt wirklich gut. Also, wenn ich am 23. hinfliegen würde, das wäre Samstag. Ja, Freitag komme ich noch nicht an. Samstag hin. Sonntag zurück, so ist der Plan. Ach, kein Scheiß da, dass du da noch abends irgendwie nach Hause fahrt oder so. Die Nacht gehört uns. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin mal mit Tobi nach Wolfsburg gefahren, um den VfL Wolfsburg erstmal mir anzugucken. Und anschließend wollte man dann noch richtig saufen. Das Problem war, wir sind um 5 Uhr morgens oder um 6 Uhr morgens mit dem Zug losgefahren und Tobi war um 7 Uhr völlig besoffen. Ja. Und es hat dann angehalten bis 15.30 Uhr. Und danach, es ist kein Scheiß, wir haben Tobi, wir waren zu sechst und wir haben den nicht einmal im Stadion gesehen. Er war immer vor dem Stadion, da wo diese Bierdinger aufgestellt sind, diese Bierwegen oder was das da sind. Ja, nee, nicht, da gibt's doch so runde Bieranhänger, die da überall positioniert sind. Und da war Tobi immer zu finden, aber nicht im Stadion. Also ich sehe gerade, es gibt keine Flugverbindung zwischen Stuttgart und Bremen. Aber das heißt, Hannover wird es wohl eine geben. Ja, das heißt, also das fällt schon mal für mich aus. Jetzt gucken wir mal nach Hannover, was das kosten würde. Aber ich glaube, Hannover ist nicht teuer. Also das ist ja jetzt keine hochfrequentierte Strecke, Stuttgart-Hannover. Ist das überhaupt? Da sind die ganzen Influencer unterwegs, ne? Wollte ich gerade sagen. Nach Hannover? Ihr beide halt. Nee, gibt's auch keinen Direktflug. Bitte? Moment, es lädt noch. Kann doch nicht sein. So. Muss halt chartern. stimmt, dass man einfach so ein Flugzeug, dass wir vielleicht einfach einen Dieter-Helikopter bestellen. So eine Cessna, das war wie bei Barry Seal. Wie bei Barry Seal, so eine Cessna. Alter, es gibt wirklich keinen Direktflug von Stuttgart. Also es gibt einen zurück, Samstag, das ist das Problem. Air Force Dieter. Du, Samstag ist das Problem. Es fliegt Samstag nichts nach Hannover. Offensichtlich gibt es keinen Grund für die Leute. Wie Samstag viele Tage können wir denn da schlafen? Also Not kann ich ja eine Nacht auch aus eigener Tasche bezahlen. Vielleicht nicht unbedingt im Parkhotel, aber aber im Hostel um die Ecke können wir dann noch eine Nacht. So, jetzt kommen wir hier schon ins Geschäft. Wenn ich Freitag nach Hannover fliege, dann zahle ich nämlich 100 Euro. Freitag hin, 10 Uhr morgens und Sonntag 20.55 Uhr zurück, 100 Euro. Das ist aber eine Reise. Jetzt gucke ich mal, ob Bremen dann auch noch in der Verlosung ist. Wenn nicht, fliege ich Montag zurück von Bremen. Da kenne ich überhaupt nichts. Ruf ich meinen Chef an und sage, bin in Bremen, kann ich. Beruhig dich. So. Oh, hier gibt's Non-Stop-Flüge. Guck doch mal an, 140 Euro nach Bremen. Und zwar Freitag 6.20 Uhr hin und Sonntag 16.40 Uhr zurück. Das ist, ja, da macht Hannover fast mehr Sinn, oder? 40 Euro gespart. Das ist einmal blasen. Oder zweimal runterholen. Ja. Also, ja. Das sind aber alte Preise, die du da im Kopf hast, Alter. Wieso? Wie sind die jetzt momentan? Ja, du, keine Ahnung. Kommt vom Dorf. Ist doch Dumping heutzutage alles, oder nicht? Gibt es da nicht so eine Flat-Puff-Flat-Rate? Für 40 Euro lassen wir doch kein Blasen. Für 50 Euro? Oh, ja, ich hätte jetzt beinahe was Falsches gesagt. Ich muss mir gerade so auf die Zunge beißen. Ah. Ja, was zahlt man denn für einen Blasen? Ja, sag doch mal, beiß dir mal nicht auf die Zunge. Doch, doch, nee, das ging nicht. Wie aktuell sind irgendwo deine Preise? Wann war das letzte Mal? Ja, sag mal Puff Blowjob, gebe ich mal bei Google ein. Ja, genau. Hier, ja, mal gutefragen.de.net. Ja. Wie viel kostet ein Blowjob einer Prostituierten? Ja. So, moin. Ich bin. Moment, das ist weggerutscht. Ich bin letzten Monat 18 geworden. Ja. Leider hatte ich noch nie Sex. Hm. Jetzt möchte ich gerne zu einer Prostituierten gehen, damit sie mir einen Blowjob gibt. Wird das ein ernstes Thema, Ricky? Weiß jemand, wie viel das ungefähr kostet? So, jetzt schreibt der XYOLO8, das hängt von vielen Faktoren ab. Ja. Vom Ort bis hin, ob es sich um einen Straßenstrich oder vielleicht doch um ein Edelbordell handelt. Die Spanne kann zwischen 15 bis hin zu mehreren 100 Euro liegen. Natürlich ist der Faktor Zeit auch zu berücksichtigen. Wie? Das heißt, wenn du länger brauchst, kostet es mehr? Oder was? Oder gibt's Rabatt, wenn du schnell kommst? Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Ich frage ja dich nicht, Pocho. Was denn? Gibt's da jetzt einen festen Preis oder ist es entscheidend, wie lange man braucht? Wenn ich wie lange brauchst. So lange okay. Wie lange sollst du denn brauchen? Wie lange brauchst du denn? Was pass hast du denn für eine arme Frau zu Hause? Der, jetzt pass auf, jetzt hat einer geantwortet mit dem Gute-Fragen-Name. R, also nur der Buchstabe R, fahren. R, fahren. Oh, stark. R, fahren. Community-Experte für die Bereiche Sex, Bordell und Prostituierte. Dann kann man sich auch auf die Visitenkarte schreiben, auf jeden Fall. Ist das geil? Was machen Sie beruflich? Ja, ich bin hier bei Fragen. Gutefragen.net bin ich der Community-Experte für Sex, Bordell und Prostituierte. Wenn Sie mal eine Frage haben, erfahren, einfach mal angeben, @erfahren. So, es kommt in erster Linie darauf an, wo, ganz groß geschrieben, du eine Prostituierte aufsuchst. Auf dem Straßenstrich, im Laufhaus, in einem Animierlokal oder einem schicken Wellnessbordell und so weiter. Überraschenderweise bedeutet dabei ein höherer Preis nicht unbedingt eine bessere Leistung. Wer hätte es gedacht? Bedenke, dass der Volksmund, Klinker, Klinker, unter Bordell völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle zusammenfasst, die daher auch ein höchst unterschiedliches Erlebnis liefern. Das geht richtig detailliert jetzt ab hier. In den sogenannten, das sind nämlich Tipps, die vielleicht der ein oder andere Dieter-Hörer gerne mal gehört hätte. In den sogenannten Kontaktbars, Pocho, kurze Nachfrage, was ist eine Kontaktbar? Ich weiß es auch nicht. Eine Kontaktbar ist doch das, wo Allow du dich sozusagen einfach hinsetzt. Wo du dich einfach hinsetzt und wo die Bedienstete zu dir an Platz kommt und sagt, na, geht's los? Ach so. Und dann sagt er entweder, yo, wenn du erstmal hingehst, machst du dann, ja, okay. Und wenn du beim 17. Mal da hingehst, sagst du, nee, ich wollte zu Jacqueline. Naja. Die oft in Bahnhofsnähe zu finden sind, also diese Kontaktbars, ist das Bezahlen von überteuerten Damengetränken ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells. 50 Ach, Euro für ein Piccolo. Die Frau fragt dich, wenn du beim ersten Mal so blöd bist und da sitzt, dann sagt die, und hast was dagegen, wenn ich was trinke? Und meistens geht der Typ ja irgendwie angetrunken oder mit Kumpels da rein und dann sagst du, nee, kein Problem, bestell dir ruhig was. Dann bestellt sie sich ein Piccolo, der kostet in der Regel um die 50 Euro. Was, also so, und wie viel musst du dann trinken, bis die mit dir ins Zimmer geht? Die bestellt den für sich. Ja, okay, und dann muss ich nochmal den Blowjob bezahlen. Dann musst du nochmal die Leistung bezahlen. Das heißt, wenn die sich da 8 so Dinger reinkippt, zahle ich 400 Euro. Die trinkt einen in der Regel. Also da ist keiner, der, nee, so ist es nicht, aber die trinkt den einen, weil du sagst ja, du gibst den aus. Und darf ich dafür wenigstens mal einen Hupen fassen oder so? Also wenn du jetzt nur den, darf ich da mal irgendwas machen oder was? Ja, wenn du nur für den Blowjob bezahlst, nee. Ist das wenigstens Rotkäppchen-Sekt? Was ist denn, also ich zahle 50 Euro für ein Piccolo und darf nichts an. Nein. Also die zeigt nicht mal irgendwie einen Nippel oder so. Oder fest mal meinen Helm an oder ja, so. Ja, aber die geht dann mit dir ins Separé. Das macht die ja nicht da, in der Kontaktbar. Da spricht ich. Ist mir dann auch scheißegal. Frage ich mich, für wen das peinlicher ist. Für die sich dafür bezahlen lässt oder für mich, der dafür bezahlen kann? Ah, ich also, weiß nicht. Ich glaube, das ist so komfortabel. Wir gehen mal zu dritt im Puff in Bremen. Ja, oh mein Gott. Nähe und René, da macht man eine schöne Puffführung mit uns. Mit Mikrofon. Oh, das wird schön. Oh, das machen wir. So. Hier wirst du, also wir sind immer noch bei den Kontaktbars, hier wirst du hunderte Euros los, bevor eine Frau überhaupt bereit ist, mit dir ein Zimmer aufzusuchen. Tipp, Finger weg. So, und nicht überbieten. Ja, aber wirklich. Laufhäuser, aka Eros Center, Kontakthöfe. Kontakthöfe? Alter. Laufstraßen sind kasernenartige Gebäude, wo die Freier durch die Gänge streifen und die Girls, welche an den Türen der angemieteten Zimmer stehen, versuchen, die Männer auf die Matratze zu locken. Pascha zum Beispiel als Beispiel in Köln. Das ist ein typisches geh mal nach Köln. Das geht doch in mehreren Städten, hat er gesagt. Geh mal nach Köln. So, dann machen wir einen schönen Außendieter-Report. Brennpunkt Dieter. So. Gerne wird an der Tür vieles versprochen, was dann nach der im Voraus fälligen Geldübergabe geht ab 20 für einen Blowjob innerhalb einer Viertelstunde los. Ui, 20 Euro, Viertelstunde blasen? Das ist, also. Boah. Also. Wieder. Hättest du das gewusst? Das wird wieder vergessen, steht aber jetzt hier. Das verstehe ich jetzt nicht. Nachkobern? Nachkobern? Was ist das? Nachkobern? Jetzt in Klammern für Ausziehen, Stellungswechsel und so weiter. Ist weit verbreitet. Ach, nachkobern heißt dann wahrscheinlich, dass die einfach nochmal Geld will, wenn du zum Beispiel dich ausziehen möchtest oder was. In der Tat. Oder wie ich ausziehen soll. Ja. Hier steht nach K-O-B-E-R-N. Nee, den Ausdruck kenne ich nicht, aber die Handlung. Also das heißt, ich gehe jetzt da rein und die sagt zu mir, okay, für 20 Euro blase ich dir eine Viertelstunde ein und jetzt sagst du, ja, jetzt ziehe ich mir die Hose aus und dann sagt die, nee, ja, das kostet aber nochmal 20 jetzt oder was. Jetzt sagst du, redest ja nicht dabei darüber, wenn du da drin bist, ja, jetzt ziehe ich mir mal die Hose aus, dann willst du die Alte ja nackt sehen. Dann sagst du, zieh dir mal deine Oberteil aus. Oh, Alter, jetzt stell dich doch nicht so blöd an. Ja, da will ich die doch nicht nackt, wenn ich die nackig sehen will, gehe ich doch nicht hin, um mir einen blasen zu lassen. Also das ist mir dann nicht so wichtig, wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Wenn es um den Blowjob geht, ist mir doch scheißegal, ob die nackig ist. Ist das wichtig? Nee. Es ist natürlich nicht schädlich. Aber wie gesagt, du gehst da mit zu wenig Stil an die Sache ran. Und Entschuldigung. Ja, ist so. Ich lese mir ja noch ein paar. Verhalte dich in deiner neuen vier Blogs Gesellschaft mal so gegenüber einer professionellen, wo alle mal drüber gehen. Dann sage ich dir ganz ehrlich, da wirst du mal schneller zum Mus geschlagen, als du U-Boot sagen kannst. Ich nehme die hinten an den Zopf und dann gibt es schön fetten Schwanz in die Fotze, Alter. Ich habe nämlich schon den zweiten Teil von der Staffel 2 geguckt. So, nachkobern, da sind wir jetzt stehen geblieben. So, ist weit verbannt. Achso, jetzt kommt's hier. Völliger Beschiss ist dieses Nachkobern nämlich, denn Schatzi, Handverkehr ist auch Verkehr. Wenn ich das Ding in den Mund nehmen soll, musst du nochmal 100 drauflegen. Daher gilt auch hier Finger weg. So, Moment mal. Wenn die zu dir sagt, Blowjob 20 Euro, da kann die da danach nicht sagen, Handverkehr ist auch Verkehr. Wenn ich das Ding in den Mund nehmen soll, kostet nochmal 100 Euro. Was sagst du denn in dem Moment? Nee? Dann warst du noch nie in einem Puff, wo vor der Tür zwei Leute mit Bomberjacke stehen. Was, die stehen vor der Tür, in der ich gerade verschwunden bin? Nein, vor dem Club. Ja, wieso denn, wenn du jetzt da reingehst und sagst zu ihr, ich möchte einen Blowjob? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht gerade, ob du dich wirklich ein bisschen warst du wirklich noch nie Pocho, irgendwo Pocho, drin? Pocho, du gehst doch dann dahin. Ich war ja schon im Laufhaus. Ich weiß ja schon, was ein Puff ist. Du gehst ja dann dahin und sagst, einmal blasen. Und dann, was kostet das? Zum Mitnehmen. Was sagst du denn? Was sagst denn du sonst? Die Alte spricht dich an, dann sagst du ja oder nee oder verpiss dich oder nee. Dann sagt die halt zu mir, hey Baby, soll ich dir einen blasen? Ja. Dann sag ich, ja. Und dann sagst dieses Gespräch wäre schon so unangenehm. Okay, Chris, wir spielen das mal durch. Du bist die Frau, die mich jetzt fragt. Okay, du setzt dich jetzt hin. Ich strobere gerade durchs Laufhaus. Dann sitze ich auf dem Stuhl vor meinem Zimmer. Genau, und fragst mich jetzt, ob du mir einen blasen kannst. Hey, großer Mann. Ja. Es hieß doch, ich soll das mit Stil machen. Ja, ich mach's auch mit Stil. Ich bin, Gefall ich dir? Bitte? Gefall ich dir? Ja, schon. Was könntest du dir denn vorstellen? Ach du, ich habe eine Ehefrau, von daher, ich glaube, Sex ist mir zu heikel. Wie sieht's denn aus mit einem Blowjob? Mit einem Blowjob? Soll ich richtig schön mal deinen Wurstprängel? Soll ich dir mal richtig schön deinen Wurstprängel verwöhnen? Naja, mir würde ein Blowjob reichen. Was dann kostet das? Das würde 35 Euro kosten. So, Punkt. Ich bin dabei, wir gehen rein. Mhm. Ich ziehe mir die Hose aus, bin in freudiger Erwartung. Jetzt nimmst du das Ding nicht in den Mund, sondern in die Hand. Da hast du ja schon Vertragsbruch begangen. Weil eigentlich haben wir ja aus... da hast du schon Vertragsbruch begangen. Na, wir haben ja ausgehandelt Blowjob. Ja, ja, du gehst da nicht im Vertrag rein und du zahlst auch gegebenenfalls erst unten mit EC-Karte, weil oben wirst du nirgendwo durchziehen können, die Karte. Ich zahle doch, aber man zahlt doch bei mir im Zimmer nicht mit EC-Karte. Bei dir nicht. Nee, bei dir vielleicht nicht. Aber in Naturalien. Das liegt auch also, daher, dass das der Wohnwagen um die Ecke ist. Großer Mann, bei mir kannst du bar und mit Apple Pay zahlen. Oh. Das wäre es natürlich. Nee, aber Potsche, jetzt muss ich nochmal blöde fragen. Wenn du jetzt mit der aushandelst Blowjob und die sagt danach, ja, Moment mal, also das ist aber jetzt nicht auf... Ich bin noch nie in den Puff gegangen, nur mit einem Blowjob zu holen. Aber du hast doch jetzt gerade gesagt, dass es sein kann, dass die dann mehr oder weniger sagt, entweder du zahlst jetzt mehr oder die Typen hauen dir da draußen auf die Fresse. Nee, das sagt die dir bestimmt nicht. Und das wird doch vielleicht beim ersten Mal nicht passieren. Aber dann wirst du halt rausgeschmissen und dann ist gut. Ja, aber Moment mal, die kann die doch nicht rausschmeißen, wenn du dann sagst, nee, ich zahle die 100 nicht mehr. Dann musst du halt einen runter. Ich möchte mit dem Filialleiter sprechen. Genau. Und ich schwöre dir, für die ist doch das Schlimmste, für die Filialleiter, dass es da Theater gibt. Das kann im großen Laufhaus ist denen das scheiße. Das bewerten da die Leute so doch dann bei. Das ist auch von der Ricky, die da reinkommen und stumpf machen. Die werden mundtot gemacht. Bei Google werden die schlecht bewertet. Die gehen auch bei Yelp unter. Aber trotzdem, kriegen die eins aufs Maul auf dem Hinterhof und dann ist gut. Dann halten die Klappe. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Rolle von Pocho beim Dieter Pass. Vielleicht machen die es so bei kleinen Männern. Oh Gott. Das hätte ich jetzt mir nicht getraut. Du hast noch nie richtig auf die Fresse gekriegt. Ne? Glaub mir, irgendwann kommt derjenige, Ricky. Einmal habe ich von einem Türken mächtig auf die Fresse bekommen, weil ich seine kleine Schwester an die Titten gefasst habe. Aber ich glaube, das ist aber vielleicht fast zu Recht. Ja. Ja. Die schlimmste Schlägereiverletzung habe ich an der Hand bekommen, weil ich einem den Schneidezahn gespalten habe. Gespalten sogar? In der Mitte durchgespalten. Zwei Hotscheine. Das habe ich schon mal erzählt und darauf gab es mal den Sendungsnamen bei WhatsApp, der Mann mit den weißen Narben. Weißt du das noch? Ja, den Titel kann ich noch, ja. Ja. Ja, aber das war die Geschichte dahinter. Braucht er die Folge nicht mehr nachhören. So, jetzt pass auf, es geht aber noch weiter. Das ist ein sehr langer Artikel hier vom Erfahren. Ein Großteil des Paysex spielt sich in Wohnungen, aka Wohnungspuffs, ab. Wo entweder eine allein anschaffende Frau oder gleich mehrere anzutreffen sind. Pocho, auch hier muss ich nachfragen. Ist das, also das habe ich auch noch nie gehört, dass man in irgendwelchen Wohnungen zum Bumsen trifft. Nee, aber es gibt doch sowas gibt es doch oft in Krimis. Im guten ZDF-Krimi um 22:15 Uhr gibt es sowas immer, wo draußen noch ein leuchtendes Schild am Fenster ist und oben drüber die Hausfrau ihre Geranien sich überlegt, ob die Geranien eher hängend oder stehend im nächsten Jahr sind. Das ist doch eine typische Sache, die auch da nur so ein Experte nennen kann. Wie viel wahrscheinlich? Man die? Ja, du, keine Ahnung, wahrscheinlich über diverse Medien, wenn du es einfach bei Google eingibst, Mann. Okay. Bei den Solokünstlerinnen musst du hoffen, dass sie ihre Beschreibung im Web und in den Kontaktanzeigen der Tageszeitungen einigermaßen entsprechen. Sich langsam kennenzulernen und festzustellen, ob man sich wirklich sympathisch ist, denn darauf kommt es ja bei einem guten Puff-Puff-Besuch an, bei dieser Form des Paysex nicht vorgesehen. So, da habe ich euch nämlich alle an der Nase rumgeführt. Sobald du mit dem Girl alleine bist, tickt die Uhr. Für 30 Minuten werden meist 50 bis 100 Euro Basistarif aufgerufen. Also hier ist praktisch 30 Minuten all inclusive, was du halt schaffst. Oder was? Ja, so in der Tat. Okay. Die besten Preis-Leistungs-Verhältnisse und eine gute Möglichkeit zum Schnuppern gibt's in der neuen Stiftung Warentest. Sind Sauna und FKK-Clubs, die du dir als eine Mischung aus Wellnesshotel, Bar, Restaurant, Disco und Freizeitbad vorstellen kannst. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, das ist genau das, was wir in Bremen machen sollten. Das ist alles dabei. Das ist ein Besuch. Wir haben alles. Hotel, Saufen, Restaurant, Fressen, Disco, ein Bad. Von Ficken steht hier nichts. Nur, dass alle nackt sind. Shisha fehlt auch. Ah, da gibt's bestimmt einen Shisha-Bereich. Du zahlst am Empfang den Eintrittspreis von 30 bis 80 Euro. Das finde ich okay. Wenn du dich Hacke zusaufen kannst und fressen, ist 30 bis 80 Euro okay. Genau darum geht's, wenn du nackig irgendwo anders rumläufst. Mir geht's darum. Voll sollst. Hängst deine Klamotten in einen abschließbaren Spind, hüpfst unter die Dusche und wirfst dich in den Bademantel. Geldbeutel, Handy und so weiter kommen in ein separates Wertfach, wo sie sicher aufgehoben sind. Dann kannst du dich erstmal in Ruhe reinfinden, etwas trinken, die Sauna besuchen, im Pool planschen, Sportübertragungen schauen, ohne Scheiß, ich bin dabei, dich unverbindlich mit den Mädels unterhalten und bei Interesse und Sympathie geht man gemeinsam auf ein Zimmer. Da machen bestimmt welche bei unserem Podcast mit. Das machen wir. Ich möchte nicht wissen, wie viele gerade das in so einer Sauna-Location hören. Ja, Grüße. So, das Service-Niveau ist auch deutlich höher als bei anderen Pay-Sex-Varianten. So gehören beispielsweise Zungenküsse normalerweise dazu. Pocho, mach dich auf meinen Zungenschlag bereit. Ja. Bring auf jeden Fall genug Zeit mit. Du kennst ja das Foto von Stefan Effenberg und seiner Eulen. Ja. Oh Gott. It's gonna happen. In Bremen. Wenn sie unglücklich stehen, weiß man gar nicht, wer der Mann ist von der Frisur. Das stimmt. Und das Witzige ist, dass man auch nicht richtig erkennt, ob er oben oder unten küsst. Das ist auch noch so ein Ding. Hinten oder vorne. Wer weiß da schon. Er küsst komplett. Übrigens hat Joey Diaz wieder in seinem Podcast was Tolles erzählt. Und zwar hat er davon erzählt, wie er bei einer älteren Dame mal das Arschloch ausgeleckt hat. Und gesagt hat, auf einmal hatte ich irgendwas Hartes im Mund. Das habe ich einfach ausgespuckt und habe weitergemacht. Like a doctor, like a soldier, I'm going down. Und er hat gesagt, wenn du dich committest, da unten rumzulecken, dann musst du das auch durchziehen. Dann spuckst du halt was aus. Und guck mich an, ich habe es überlebt. Es ging nämlich darum, dass Lisa jetzt, sein kongenialer Partner, hat gesagt, er würde niemals eine Frau im Arschloch rumlecken. Und Joey Diaz meinte, das musst du machen, ansonsten da wirst du nie eine Frau finden. Oh ja. Gut, bring auf jeden Fall genug Zeit mit und komme am besten bereits am Morgen oder frühen Nachmittag an. Dann ist es noch ruhiger und du kannst dich erst einmal langsam an die Atmosphäre gewöhnen. Wir haben ja herausgearbeitet, mein Flug landet bereits um 8.30 Uhr in Bremen und dann geht's auch direkt los, würde ich mal sagen. Viele Girls. 8.30 Uhr? Ja, 6 Uhr irgendwas geht's los und 8.30 Uhr komme ich in Bremen an. Viele Girls im Club praktizieren den geschätzten Girlfriend-Sex. Also wie mit einer richtigen Freundin. Sag dem Mädel, das dir sympathisch ist, dass es deine Paysex-Premiere ist. Die meisten werden sich dann besonders Mühe geben, damit du dieses einmalige Erlebnis ein unvergessliches Erlebnis wird. So ein Scheiß habe ich noch nie gehört. Moment, Pocho, ich bin noch nicht fertig. Nee. Geh nicht. Scheiß hab ich noch nie gehört. Jetzt also, Pocho, du bist ja völlig verroht. Gleich wird noch erzählt, bring auch ruhig ein paar Kerzen mit, damit die Stimmung im Zimmer besser sein wird. Wenn du weiterhin die Sachen dann so vorliest, in der Betonung, denke ich, dass Erika Berger nicht mehr weit sein wird. Aber hier steht's doch auch, Pocho, und da erkenne ich schon, welchen Fehler du gemacht hast. Ja. Geh nicht mit der Erstbesten. Sondern lass dir Zeit, bis es funkt. Bis es funkt. Ich glaube, es ist Liebe. Lass uns vögeln. Außerdem Eintritt kostet die Zeit auf dem Zimmer dann meistens 50 Euro pro 30 Minuten. Für das Standardprogramm. Schmusen, streicheln, Zungenküsse, lecken, blasen und gummierter Verkehr. Schön. Bezahlt wird grundsätzlich nach der Session. Will man bereits vorher von dir Geld, so bist du im falschen Laden. So, jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt. Je nach Club erwarten dich teils über 100 Girls, die außer High Heels kaum mehr als ein Lächeln tragen. Was sind denn das für ein Text? Alter. Die meisten Frauen sind Anfang 20 und vom Typ her nettes Mädchen von nebenan. Diese regeln sich auf den reichlich vorhandenen Sofas. Da wird einem schlecht, da sind ja auch dann die dicken, fetten, nackten Männer, die sich da drauf regeln. Da muss ich eine Plane mitbringen oder so. Diese regeln sich dann. Macht einen besonders guten Eindruck, wenn du eine Plane mitbringst. So ein paar gelbe Säcke, die ich dann da auslege. Diese regeln sich auf den reichlich vorhandenen Sofas und Barhockern. Wenn ich mir vorstelle, wie das aussieht, würde mich kaputt lachen, wenn ich da reinkomme und sehe Leute, sehe Mädchen in High Heels sich auf Barhockern regeln, die sich so da rum. Ich würde mich einfach nur kaputt lachen. Ich muss da wirklich rein. Wenn du einem Girl länger zulächelst, kommt sie auf dich zu und beginnt ein Gespräch mit dir. Ah, Pocho, Chris, wir mit unserem gewinnbringenden Wesen. Wir werden der Chick Magnet in diesem Ding, Alter. Ja, ja. Dabei sind bereits erste Zärtlichkeiten möglich. Hui. Natürlich. Ich ich will das machen. Dann ist nur ein Spaß, Schatz. Natürlich. Das ist auch so AfD-Taktik, ne? So erstmal 30 Minuten, das sind die Vorteile und dann alles nur ein Spaß. Ja. In Wahrheit sind wir die Piraten. Natürlich kannst du dich auch zu einem Girl setzen, die dich interessiert. Keine Angst, die Girls wollen sich mit dir unterhalten und werden das Gespräch am Laufen halten. Wie heißt du? Bist du zum ersten Mal hier? Wo kommst du her? Oh, Scheiße, hab ich euch noch nie gehört. Das ist Brot, nee, also, das ist so eine Erzähl doch mal, wie's genau. Wie es abläuft. Ja, jedenfalls nicht so. Es ist eine reine Geschäftssache. Ja, wie denn? Ja, wie ich eben gesagt habe, in so einem, dieses Kontaktding war ja schon falsch beschrieben. Wie gesagt, du setzt dich da hin auf eine Couch, dann setzen sich 3-4 Mädels dazu, dann sagst du zu einem, ja, für dich würde ich mich entscheiden, so auf die Art, oder das stellt sich dahingehend raus, dass du nur die eine befummelst da unten, und dann gehst du mit der hoch aufs Zimmer, und dann geht die Galasche los. Und dann kommt auf die Uhr geguckt, und glaub mir, wenn die sich danach mit dir noch anfängt zu unterhalten, weil du dir ja so sympathisch bist, wie du das gerade gesagt hast, dann steht aber schon einer vor der Tür und klopft, und fragt mal nach, ob der noch mal trinken wollt. Dann weißt du auch Bescheid. Hey, willst du was trinken, du Ficker? Was? Baba Haft hier. Hey, ich bin Achmatopf. Mach auf, du dumme Sau. Schön. Das ist eigentlich ein Ambiente, das würde mir auch gefallen. Ja. Wenn da draußen so ein Typ immer reinrufen. Hey, was geht ab mit da drinnen? Hey, was machst du da, dumme Sau? Geh raus, du Hund. Du hässlicher. Hau ab hier. Schön. Mir würden da nicht beide Varianten gefallen. Wie der Saif oder wie der heißt bei 4 Blocks mit seiner Freundin redet. Das ist auch schön. Ja. Saif. Ich habe jetzt mit der ersten Folge angefangen erst. Ach so. Die teilst du dir in 5 Folgen auf oder was? Weil du das ja, weil ich im Moment nicht zu viel komme im Moment, weil ich nebenher immer nur am Hin- und Herfahren bin. Aber ich habe mit der ersten Folge jetzt, angefangen. Ich lasse jetzt den Witz aus, dass du zwischen Laufhaus und... Nein, ich fahre nicht her. Nenn ihn ruhig, um ihn dann zu negieren. Das kennen wir auch schon aus der PK. Genau, ist natürlich nur Spaß. Ja, das weiß ich doch. Aber ich habe die ersten 30 Minuten geguckt oder so. Ha, ich weiß nicht, ob ich damit so warm bin. Stell dich nicht so dumm an, du dumme Sau. Guck das an, du dumme Sau. Ja, Sau. Ich schau mal, aber ich weiß es nicht. Ich komme mit diesem. Nee. Okay. Verstehe ich sogar, aber schon. Du bist einfach ein feinerer Typ. Ja. Nein, das bin ich in der Tat nicht. In der Tat bin ich das nicht. Aber wie gesagt, mit dieser Art und Weise. Jetzt, ich habe mit solchen Typen schon durchs Gaming zu tun. Da muss ich mir nämlich auch noch in der Serie angucken. Jetzt pass auf, um das abzuschließen. Das Abzugrisiko ist auf jeden Fall im FKK-Club relativ gering. Vor allem, wenn man sich vorher schon etwas eingelesen hat. Und zum Schluss noch, im Eintritt sind Essen und alkoholfreie Getränke flat enthalten. Du müsst also kein Shampoo spendieren, um dich mit... Warst du schon mal im FKK-Dingsbums? Ich? Ja, nee. Ja, siehste, du kannst doch gar nicht mitreden. Das ist das Paradies, Pocho. Geh da mal hin. Hast du jetzt gehört? Stimmt, steht ja in jeder Ecke. Hier, FKK-Club, da geht's richtig ab. Du musst also kein Shampoo spendieren? Also ich hab sehr viele Bekannte, die sicher schon einige Etablissements aufgesucht haben. Und da war keiner dabei, der mir gesagt hat, hör mal, der FKK-Club da in Gladbach-Kirsch, was noch was. Der ist super, da musst du mal hingehen. Das hat noch keiner gesagt. So, jetzt warte mal. Ich muss den FKK-Club mal hier raus. Da rufe ich jetzt an. Nee, hör doch mit dem Anrufen auf. Du wolltest nicht mehr anrufen. Reg dich doch nicht mehr auf. Bleib doch mal ruhig. Ich habe mir auch so schöne Sachen überlegt mit dieser Dieter und so. Ja, komm, dann hör ja halt auf mit dem Anrufen. Ich hätte jetzt einfach mal nachgefragt, wie das abläuft. Man, Hanni, das hätte ich jetzt schon mitgemacht. Nee, jetzt nicht mehr. Potscher hat es mir verdorben. Aber das sollte das nicht gemeint sein. Das, ich habe Bock auf... Ich habe es verdorben, hast du doch. So, im Eintritt sind Essen, das haben wir ja... So. Immer wenn ich das höre, habe ich das Gefühl, da singen irgendwie Schwule oder so. Boah, mach den Scheiß auf. Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich unfassbar schlimm. Das ist anonym. Wir sind Hannoveraner. Wir sind Hannoveraner, ticken Marihuana. Vor allem, wenn ich dieses Gejammer dann immer zwischendrin höre, was ist denn das für ein Scheiß? Dann entweder will ich ein harter Rapper sein oder eine Schwuchtel. Hannover ist jetzt nicht nur Shisha-Capital, sondern auch Rap-Capital. Ja, viel Hannover Spaß bei euch da im Kindergartenclub. Sagst du dem Mann aus Stuttgart, dem Arzt. Genau, Alter, hier wurde Hip-Hop geboren, verstehst du das oder was? Mein Name ist Achmatopf, ab sofort heiße ich nur noch Achmatopf für euch. So, vergiss aber nicht. Achmatopf heißt du für mich. Ruf doch erstmal ein Bordell an. Auch wenn sich Gast und Dienstleisterin oftmals sehr sympathisch sind, so handelt es sich doch um eine Dienstleistung. Verliebe dich also nicht. Das klappt besonders gut, wenn man sich gerade als Jungfrau dahingesetzt hat und sich sympathisch mit der Alten gemacht hat. Da merkst du nämlich dran, wer so einen scheiß Artikel da schreibt. Also, nämlich jemand, der da überhaupt keine Ahnung von hat. Der Dieter-Ratschlag von uns ist, geh nicht in den Puff. Hier nicht über los. Hier keine genau, sondern nutz das Geld, mach einen Dicken in irgendeinem Club und bums irgendeine verzweifelte Alte. So, jetzt kommen wir zum Dieter der Woche. Der sensationell, ach nein, ich muss mich noch bedanken im Namen der kompletten Dieter-Crew. Und zwar hat der Markus, ich nenne den Nachnamen nicht, sich der Patreon-Front angeschlossen. Stark. Und sorgt dafür, dass wir unter Umständen in Bremen mal richtig schön ficken gehen können. Also vielen Dank für die kleine Spende. Ich hoffe, es bleibt dabei. Man kann es natürlich ja, sag mal so, umso mehr bei Patreon reinkommt, umso besser ist der Puff, den wir besuchen. So ist es. Absolut. Ja. Also sorgt dafür mit eurem Geld, dass wir einen ordentlichen Puff rückgehen können. Danke. Danke. Schönen Dank, ja, Marc. Toll. Ja, welche Podcasts bedanken sich noch so direkt für Spenden? Das frage ich mich. Kaum einer. Und vor allen Dingen, welche Podcasts bedanken sich so ehrlich? So ehrlich, genau, so freiem Herzens. Ja, wir nehmen das Geld und investieren es in besseres Equipment, in bessere Mikrofone und so. Nein, wir gehen dafür in Puff, so. Ja, aber der Chris, wenn der es in ein besseres Mikrofon investieren würde, hätte er immer noch das Problem, dass er es die ganze Zeit in der Hand hält und dass es rumknarzt. Als es steht auf seinem Bauch. Nein, ich halte es die ganze Zeit in der Hand. Ja, inzwischen, wenn es auf dem Bauch steht, nach diesen ganzen Dingern, die er da in sich reingehauen hat, da ist das Mikrofon wahrscheinlich schon über den Kopf gewachsen inzwischen. Ja, wir reden, wenn wir alle drei im Puff sind. Wieso? Also kann man nicht jetzt mehr reden. Setzt du mich auch unter Druck. Na, wer da den dicken Bauch hat. Ach so, ja, das ist mir dann in dem Moment egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Den möchte ich noch nicht mal sehen. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema, Dieter der Woche. Den gab es auch in der Folge 31. Es wurde Joachim Löw. 42% haben sich für Yogi entschieden. Michael Reschke auf Platz 2. Ich dachte wirklich, nachdem Reschke nochmal nachgelegt hat und behauptet hat, er hätte versucht, Jakob Brunn-Larsen für 12 Millionen von Borussia Dortmund abzuwerben und Michael Zorc sich 10 Minuten später hingesetzt hat und gesagt hat, also ein Angebot gab es nie. Dachte ich eigentlich, jetzt gewinnt Reschke das Ding. Aber am Ende hat man sich an seine Lügen irgendwo ein Stück weit schon gewöhnt. Gleiches gilt, glaube ich, für Donald Trump. Deswegen hat der nur 22% bekommen. Ja. So. Beim Dieter der Woche. Ja. Wollen wir dazu sagen, ja. Absurd, ja. Jetzt kommen wir zur Folge 32 und auch hier wird ein Dieter der Woche zur Wahl gestellt. Den kann man ab Mittwoch 15.30 Uhr auf @dietercast auf Twitter voten. So. Wieder über 100 Votes. Toll. Freut mich. Über 100 Votes. Mich auch. Pocho, es ist fast schon gang und gäbe, dass du derjenige bist, der als erstes sein Dieter raushaut. Und du hast immer wieder die Möglichkeit, uns mit einem richtig guten uns Pick Lügen zu strafen. Pocho, du hast von Woche zu Woche die Möglichkeit, uns weißt Lügen du, zu ich, strafen. Weil es ist ja auch einfach. Ich wollte nur sagen, ich freue mich auf deinen Tipp, auf deinen Pick, den du heute abgibst. Ja. Ich schwanke noch, ob's, weiß ich nicht, vielleicht. Das ist dieser Typ, der Tore geschossen hat. Eine Mischung wird aus Mahatma Gandhi und Erich Honecker oder so. Also irgendwas völlig Absurdes. Ich hätte gesagt, es ist eine Mischung aus Mahatma Gandhi, Rudi Carell oder dem Typen, der drei Tore geschossen hat bei Gladbach. Ich glaube, es wird letzterer. Okay, das ist ein heißer Tipp. So, jetzt Pocho. Es ist, oder es wäre diese Woche wieder das Mikrofon macht mich irre. Wieder unglaublich einfach zu sagen, man nimmt einen der Leute, die offensichtlich ins Auge stechen. Ja, ob das jetzt der von Frankfurt wäre oder der von Frankfurt. Luka Jovic heißt der Mann. Luka Jovic heißt der Mann. Ist mir doch egal. Ist heißt für mich nicht Luka Jovic. Natürlich. Milosevic oder irgendwie. Nee, Jovic heißt er. So. Ja, Jovic mit Nachnamen, aber irgendwas mit M mit vom Vornamen. Ja, Dieter. Heißt Luka Jovic. Ja. So. Und ich könnte natürlich den Hoeneß wieder nominieren. Ich könnte den Rummenigge nominieren. Aber ich muss einfach aufgrund des wirklich für mich Höhepunktes. Peter Lustig, sag's doch einfach. In der Bayern-PK muss ich wirklich als Höhepunkt dafür nehmen, ist für mich wirklich, und da muss es auch so geschrieben werden, Brazzo Salihamidžić als Dieter der Woche. Brazzo, aber hast du die letzte Woche gesagt, du nimmst nur noch Gladbacher? Ja, wollte ich auch, aber mache ich nicht mehr. Du Hurensohn! Was redest du? Schema zu deinem Wort. Brazzo Salihamidžić. Ja, so. Bitte. Gut, ist eingeloggt. Chris? Ich bin ratlos, ich bin in einer Ergebniskrise. Ich bin des Siegens betrogen worden. Und auch man muss sagen, ich finde es ja wirklich charmant, dass Pocho mich immer versucht, aus dem Konzept zu bringen, indem er so diepe Gags macht, wie ins Mikrofon rülpsen, aber der diepere Gag ist durchaus ins Mikrofon furzen, Pocho, der hat mehr Substanz. Also ich schwanke. Ich schwanke und ich weiß aber auch schon, wen ich nehme. Und zwar ist dieser Pick ein Scheiß. Weißt du was? Da gebe ich einen Fick drauf. Diese Woche schenke ich ab, ihr Hurensöhne, du ganz im Ernst. Dieses kluge Scheiße da im Internet. Ey, ganz im Ernst. Ey, wenn du so eine große Fresse hast und mir die Welt irgendwie erklären willst, du Nutte, Junge, dann komm her, Alter. Ich schlag dir so eine Maske auf deine verfickte Nuttenfresse. Das kannst du mir gar nicht glauben. Dieses kluge Scheiße im Internet. Ich schwöre es euch auf alles. Der Nächste, der mir so niederträchtig auf die Nüsse geht, wenn ich, da ist eine Nudel in deinem Cocktail, weil man weniger Plastik verarbeiten will. Ach nee, echt, du gottverlassenes Nuttenloch, das war ein Witz. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Nudel in einem Cocktail gesehen, das war der Witz daran. Was der tiefere Sinn dahinter war, das habe ich schon verstanden. Fotze, Junge. Und ich wollte eigentlich Pace-Sex-Pocho nehmen, ich wollte danach eigentlich Kovac nehmen. Kovac, weil er der einzige Sieger ist aus der ganzen Nummer. Diese drei Nuttensöhne, die da in der Pressekonferenz saßen, sind die Verlierer. Die Mannschaft ist der Verlierer. Nur einen Sieger gibt es. Und das ist Kovac. Aber den fick ich auch. Scheiß auf Kovac. Ganz im Ernst. Steht schon wieder 0-0 hier. 50. Minute. Hätten schon gerade wieder das Gegentor kriegen müssen gegen Ike. So, ich nehme ganz im Ernst. Und jetzt lasst mir auch mal bitte ein bisschen meine Emotionen. Ich nehme fucking 400 Tore Cristiano Ronaldo. Ja, durchaus. Das kannst du doch nicht retweeten, was der alles für Prozesse am Laufen hat. Das ist ein schlechter Mensch. Ganz im Ernst, wer auch immer du das warst bei Twitter, fick deine Fotzenmutter. Ganz im Ernst. Ich wichs mir da einen drauf. Das ist natürlich scheiße. Und ich bin auch auf der Seite von allen MeToo-Verfechtern. Es ist völlig okay. Es ist scheiße. Man fickt keine Alte, die es nicht will. Hat jeder verstanden. Aber was willst du von mir? Lass mich doch in meinem naiven, dümmlichen Realschulabschluss Kosmos in Frieden. Geh mir nicht auf den Sack. Ich gucke Juve, weil Ronaldo dahin gewechselt ist und weil dieser Verein irgendwie gerade was Flächiges gekriegt hat. Und deswegen gucke ich mir die Spiele an. Ich finde das eigentlich ganz geil, dass sie einfach einen der größten aller Zeiten verpflichtet haben und darum irgendwie alles gerade aufbauen, sich neu errichten. Sich ein Schuldengrab schaufeln, habe ich schon verstanden, durchaus. Aber finde ich geil. Und ich nehme fucking Cristiano Ronaldo, weil er erstens einer der besten aller Zeiten ist und zweitens 400 Tore. Und da schreibt das nächste gottverlassene Schweineloch. Ja, aber der hat ja auch viel mehr Spiele gespielt als Messi. Ja, fick doch deine gottverlassene Mutter. Wen interessiert es? Dieses kluge Scheiße ist nicht mehr auszuhalten. Ich will Cristiano Ronaldo 400 Tore als erster Mensch auf diesem Planeten. Fotze. Lächerlich. So, ich nominiere Uli Hoeneß. Letzten Endes gibt es, glaube ich, nichts mehr, was man noch dazu sagen müsste. Alles wurde gesagt und ich glaube, Uli Hoeneß ist einfach fertig. Taifun Korkut als Champ zu folgen. Man muss es einfach so sagen. Also Uli Hoeneß haben wir ja sowieso gesagt, für ihn wurde letzten Endes dieser Titel Dealer der Woche ins Leben gerufen. Und ich habe mir natürlich überlegt, ob ich jetzt hier Kalle Rummenigge noch mit auf die Liste packen soll, aber ja, unter den ganzen Blinden ist das wirklich noch der Einäugige. Dann fand ich auch Timo Baumgartl nicht schlecht. Den hätte ich auch fast nominiert, der beim VfB Stuttgart in der aktuellen Krise erstmal zur Ruhe gemahnt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann euch ja mal kurz noch erzählen, was Timo Baumgartl gesagt hat. Er meinte, man muss nicht alles schlecht reden. Es ist einfach von außen zu sagen, dass die Zweikampfstärke fehlt. Man tut der Mannschaft auch keinen Gefallen, wenn man sagt, dass grundlegende Tugenden wie Entschlossenheit gefehlt haben. Also im Endeffekt sagt er, Leute, ist alles in Ordnung. Bleibt doch mal ruhig. Wir sind zwar so gut wie Letzter und haben nur 5 Punkte, aber eigentlich ist doch alles möglich. Ist doch erst ein Viertel gespielt von der ganzen Saison. Also theoretisch kann man noch Erster werden. Aber ich nehme ihn nicht. Weil der Chris, glaube ich, auch genug vom VfB hat. Verständlicherweise. Nee, ich nehme Uli Hoeneß. Punkt. Fertig. Aber ich muss noch mal nachtreten, Chris. Du kannst doch nicht so nachtreten. Meinst du, ich reg mich auf mit Tricky? Das trifft mich aber wirklich bis aufs Mark, dass du Uli Hoeneß als Zieter der Woche nimmst und ihn scheiße findet. Ich doch gar nicht. Jeder findet den noch scheiße. Aber warum regst du dich denn so auf über Leute, die dir auf Twitter Nachrichten schicken? Reg ich ja nicht mehr, habe ich blockiert. Ja, naja, okay. Aber du regst dich ja jetzt trotzdem auf. Nee, das war eine Kunstfigur. Die werde ich auch in Bremen werde ich die zur Schau stellen, wenn wir schön im Puff sind. Da freue ich mich schon drauf. Also dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir die Typen mit der Bomberjacke doch noch zu sehen bekommen. Also von daher wird das ein heiteres Unterfangen. Und zum Abschluss muss Poccio noch die Vertrauensfrage stellen. Hm. Ich würde sagen, wir Poccio. Machen ein Hammelsprungverfahren nach dem Cast. Was? Mhm. Wenn du schon politische Metaphern reinbringst, dann nenn auch alle. Hubble ist doch das Teleskop. Kuckuck-Teleskop, was hat denn jetzt damit zu tun? Der hat eine ganze Menge damit zu tun, aber über den möchte ich nicht reden, weil dann bekomme ich nachher eine einstweilige Verfügung. Das war doch mal der polnische Staatspräsident Václav Havel, oder? Ja. Gibt's ja gar nicht. Aber der fliegt jetzt als Teleskop durchs Weltall. Ich will es nicht unerwähnt lassen, bevor wir gleich wieder die Sendung beschließen. Ich möchte noch ganz kurz einwerfen, Christian Titz. Was mit dem? Was ist jetzt los? Dass der entlassen ist beim HSV? Was sagst du so dazu? Ja. Das ist, same old, same old. Ich habe denselben Club hier bei mir vor der Haustür, Poccio. Damit grüßt sich ja keiner hinter den Ofen. Ja, aber es hat keinen Sinn, oder? Mich jetzt mehr interessiert, was Ricky zu Hannes Wolf sagt. Das erzähle ich natürlich beim HSV-Podcast. Exklusiv. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde den Trainer gut, aber ich glaube, dass du da... Ach nee, ich will jetzt überhaupt nicht, ich kann jetzt nicht mal... Ich will die Frage jetzt mal beantworten, weil ich Zeitzeuge war. Ja. Was? Ja, er war Zeitzeuge. Lass doch einfach mal so stehen, Chris. Er war Zeitzeuge. Ich war Zeitzeuge. Das ist ein Zitat von Karl-Heinz Rummenigge aus der Bayern-PK. So, ich möchte die Anmerkung... Ach so, als er sagte, dass er in dieser Medienwelt nicht hätte Fußball spielen wollen. In die Anmerkung oder jeglicher Kommentar von Ricky Palm zum Thema Hannes Wolf findet exklusiv im HSV-Podcast statt. Das ist so ekelhaft, dieses... Ja. Ja, also bis dann. Tschüss. Stand für, sage ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.